Was passiert, wenn alle mit anpacken? Was passiert, wenn wir einfach machen statt meckern? Das haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich gefragt und uns diese Frage deshalb als Jahresthema unserer Denkfabrik mit auf den Weg gegeben. Die Auswahl fand ich zunächst überraschend, aber vielleicht ist sie gar nicht überraschend. Offenbar haben wir alle genug von Diskussionen ohne Bodenhaftung, von Streit, der zu nichts führt, wünschen wir uns alle, dass sich wirklich etwas verändert. Und wenn es im Großen nicht gelingt, dann wenigstens im Kleinen. Vielen Dank für die Auswahl dieses Themas. Sie hat die Kolleginnen und Kollegen von dem Programm des Deutschlandfunks motiviert, nach Beispielen zu suchen, mit Menschen zu sprechen, die machen, statt zu meckern, und eine ganze Menge Veränderungen kennenzulernen. Zunächst bietet die Lange Nacht eine Auswahl aus Gesprächen und Beiträgen, die im Laufe des Jahres für unsere drei Programme entstanden sind. Schließlich diskutieren die Soziologin Jutta Almendinger, der Aktivist für direkte Demokratie Werner Küppers und der Journalist Markus Wolf, was Menschen motiviert anzupacken, was es braucht, damit möglichst viele es gerne tun und was möglich ist, wenn alle dabei sind. Die Diskussion haben wir am 9. Dezember im Berliner Funkhaus aufgezeichnet. Geleitet hat sie die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Und dann habe ich einfach mehr oder weniger, was heißt blauäugig, aber jetzt ohne groß irgendwie mir vorher eine Kampagne oder sowas zu überlegen. Ich habe einfach diese Petition gestartet, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war auch sauer. Ich bin eine Vollblut-Hauptschullehrerin. Ich liebe diese Jugendlichen und ich liebe es, sie einfach lebensfähig zu machen. Wir sind eine Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass wir eben mehr tun können als Parteien wählen. Viele in Jagsheim, die wollten einfach ihren letzten Lebensabend hier erleben. Das war für sie klar. Das stand an erster Stelle. Wenn sie halt, dann kommen sie hierher. Wir sind Teil dieser Mehrheitsgesellschaft, leisten unseren Beitrag zu der Mehrheitsgesellschaft und bereiten eben auch Menschen darauf vor, wenn sie neu in Deutschland sind. Das Dorf hat einfach eine Zukunft bekommen. Mehr wagen, mehr einsetzen, mehr machen statt meckern. Unter diesem Stern steht diese lange Nacht im Deutschlandfunk. Was passiert, wenn alle mit anpacken? Diesem Gedankenexperiment haben wir uns in diesem Jahr in unserer Denkfabrik verschrieben. Sie, liebes Publikum, haben es ausgewählt. Und die Prozedur ist immer die gleiche. Jedes Jahr wählen Sie ein Thema, um das wir uns in unseren Programmen besonders bemühen. In Beiträgen, Reportagen und Analysen und über das wir mit Ihnen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Das ist unsere Denkfabrik. Wo fassen Sie an? Mit welchen Ideen machen Sie die Welt ein kleines bisschen besser? Wie können wir alle zu einem besseren Miteinander beitragen? Stichwort Selbstwirksamkeit. Zu spüren, dass das eigene Handeln wirkt, dass man selbst etwas bewirken kann, auch in krisenhaften Zeiten. Lauschen Sie zusammen mit mir Gesprächen und Reportagen, die nach konstruktiven Lösungen in dieser kompliziert gewordenen Welt suchen. Mein Name ist Antran, herzlich willkommen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Zuhören, das sollte der Goldstandard werden. Zumindest ginge es nach dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Er ist Professor an der Universität Tübingen und hat dem Zuhören zuletzt ein ganzes Buch gewidmet. Es heißt Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen. In einer Welt, in der wichtige Entscheidungsträger zu Empörungsbeschleunigern, zu Rumkrakehlern und Störenfrieden werden, könnte Zuhören zur Tugend aufsteigen und womöglich der erste Schritt, um vom Meckern ins Machen zu kommen. Wie wir besser zuhören lernen, warum Zuhören nicht gleich Zustimmung bedeutet und wieso in einer Zeit multipler Krisen ausgerechnet Zuhören helfen soll, das hat mein Kollege Thorsten Janczek mit Bernhard Pörksen in der Sendung Essay und Diskurs erörtert. Sehen Sie, im Grunde genommen ist es eine merkwürdige Dialektik. Ich rufe ein Gegenbild ab in einer Zeit, in der es wahnsinnig laut ist. Ich versuche vom Spielfeldrand leise, behutsam über das Zuhören zu sprechen. Aber ich tue dies ganz bewusst. Sehen Sie, ich bin kein Diskurspessimist. Ich glaube sogar, dass diese apokalyptische Diskursdiagnostik, der Daueralarmismus, wir verschwinden alle in einem postfaktischen Spektakel oder es gibt nur noch Cancel Culture und totale Hypersensibilität, dass diese Diskursdiagnostik ein eigenes Instrument ist, den Diskursruin im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie zu befördern. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Diskurswelten. Es gibt natürlich Hass und Hetze, es gibt Hypersensibilität, manchmal auch in übertriebener und überspannter Form, aber es gibt eben auch noch, und das ist die Sphäre, die mich interessiert, die Kommunikationswelt, die mich interessiert, die medial kaum stattfindet, eine Welt des respektvollen Austausches, des wirklichen Miteinanderredens, des echten Zuhörens. Und sehen Sie, letzter Satz, letzte Bemerkung. Es gibt ein eigenes Glück des Gehörtwerdens, einen eigenen Zauber des Zuhörens. Wenn Sie oder die Hörerinnen und Hörer, die jetzt all dies irgendwie anhören oder mitbekommen oder vielleicht in Resonanz treten, mal die schönsten Erlebnisse Ihres Lebens an Ihrem inneren Auge vorübergleiten lassen, dann würde ich sagen, ohne Sie zu kennen, die haben doch häufiger mit dem Gehörtwerden, von dem wirklich Verstandenwerden, mit dem Akzeptiertwerden zu tun. Also das Zuhören wird anthropologische Ursehnsucht wird nicht verschwinden, selbst wenn die Welt immer lauter, greller und spektakelähnlicher zu werden droht. Das klingt wunderbar. Sie haben auch geschrieben, wirkliches Zuhören ist so verstanden gelebte Demokratie im Kleinen. Das klingt natürlich fantastisch, aber was bedeutet das für das Leben im Großen? Es bedeutet für das Leben im Großen. Also klingt das nicht so wie das andere, also das Gegenstück zu dem Diskursalarmismus, den Sie ja auch kritisieren, nämlich der Diskursidealismus? Ja, also in der Tat, wenn Sie diese Sätze aus dem Kontext reißen, was Sie ja tun, gerne. Sind die letzten zugegebenermaßen leise pathetischen Schlusssätze dieses Buches über das Zuhören, wenn Sie Zitate aus dem Kontext reißen, in der Tat, dann klingt das wie hemmungsloser Idealismus und Tübingen ist ja gewissermaßen eines der Zentren des deutschen Idealismus. Also wir dürfen das oder wir haben das Gefühl, dass wir das dürfen. Aber ganz ernsthaft gesprochen, in der Tat, Sie haben recht, der Diskursalarmismus verzerrt, produziert Illusionen, der Diskursidealismus, das Warten auf die perfekten Kommunikationsbedingungen, verzerrt, produziert Illusionen. Und ich grenze mich von beiden Extremformen ab. Ich versuche wirklich on the ground zu verstehen. Ich versuche wirklich in konkreten Situationen zu verstehen, wie Zuhören gelingt, wie schwer es ist, wie das Ringen um Gehörtwerden stattfindet. Beispiel, mich intensiv beschäftigt mit dem Missbrauch an der gefeierten Odenwaldschule, mit dem entsetzlichen Guru-Verehrungseifer der Reformpädagogik, mit der Blindheit, die es vielen scheinbar unmöglich gemacht hat. Es wäre ganz leicht zu entdecken gewesen, was dort in dieser gefeierten Modellschule in Wahrheit geschieht, nämlich massive sexualisierte Gewalt. Und wie kommt es dann, dass auf einmal dann eigentlich ist längst alles 10 Jahre öffentlich bekannt, dass auf einmal dann doch wirklich zugehört wird. Ist es das neue Medienzeitalter? Sind es die Möglichkeiten der Vernetzung im Jahre 2010? Blogs, soziale Netzwerke, E-Mail-Listen? Sind es die mutigen Betroffenen, die bereit sind, ihr Gesicht zu zeigen? Ist es eine auch mutige Schulleiterin, die auf einmal die Tür öffnet und wirklich bereit ist, zuzuhören? Vielleicht ist es das Zusammenspiel. Und ich versuche, das in maximaler Präzision zu zeigen. Also weg mit der Kuschel- und Ratgeberliteratur, weg mit den Imperativen, weg mit dem pastoralen Gerede, sondern im Detail verstehen, wie Zuhören geschieht, um diesem so wichtigen Thema ein Stück Würde und in gewissem Sinne auch ein Stück Ernsthaftigkeit zurückzugeben. Ja, Sie analysieren ja Skandale, in diesem Fall den der Odenwaldschule. Und was ich interessant daran finde, ist eigentlich das, was vor dem Skandal, also bevor der Pfropfen aus der Flasche kommt und alles ans Tageslicht im wahrsten Sinne des Wortes strömt, was da passiert und was beim Zuhören dann wichtig ist. Die leisen Stimmen, Sie sagten, es wurde ja schon erzählt, es gab schon Hinweise, wie eigentlich in fast allen Skandalen gab es interne in Organisationen, in Familien, in Staaten, überall gab es schon leise Hinweise, aber die sind einfach nicht Gegenstand eines echten Zuhörens gewesen. Und ist Zuhören dann vielleicht auch so eine Art in so einer Situation oder was man daraus lernen kann, dass Zuhören womöglich so eine Art Verstärker ist eigentlich von Stimmen, die sehr leise sind oder sehr vorsichtig? Unbedingt. Also man nimmt dann diese Stimmen, die so leise sind und die womöglich eine schreckliche Nachricht verkünden, tatsächlich an. Man erkennt, und das macht das wirkliche Zuhören aus, den anderen in seiner Andersartigkeit, vielleicht auch seiner Fremdheit, seinem Schrecken. Jeder Skandal, und Sie haben es eben angedeutet, beginnt mit fehlendem Zuhören im System. Immer hat jemand versucht zu warnen, ein Edward Snowden, eine spätere Facebook-Whistleblowerin. Es gab Menschen, die zu Beginn der entsetzlichen Taten des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds das gesamte Muster eigentlich hatten und darüber gesprochen haben. Ja, könnten das nicht untergetauchte Rassisten, untergetauchte Neonazis sein? Die sogar in Ämtern, ja. Ja, sogar in Ämtern. Also der ehemalige bayerische Innenminister Günter Beckstein kannte das erste Opfer. Ein Blumenhändler war ihm immer wieder begegnet, wenn er vom Tennisspiel zurückkam, und machte dann die Bemerkung, ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar, als er diesen Artikel las über dessen Ermordung, bitte mir genau berichten. Wäre man seinem Hinweis nachgegangen, das wäre doch wunderbar. Und deshalb beschäftigt mich das so. Sehen Sie, Zuhören ist für mich eine Metapher für Offenheit, für ein Durchlässigwerden gegenüber der Welt. Und diese Bedingungen geistiger Offenheit in der Tiefe zu verstehen, das kann manchmal im besten Sinne lebensentscheidend, lebensverändert sein. Was wäre das für ein Glück, hätte man einem Günter Beckstein sehr früh mit aller Entschiedenheit zugehört und nicht über Dönermorde und Ausländerkriminalität schwadroniert. Aber wenn das den Naturwissenschaften nicht gelingt, also ich habe beim Lesen Ihres Buches oft daran gedacht, wie Thomas Kuhn den Paradigmenwechsel beschreibt, nämlich also sozusagen Galilei sieht erstmal irgendwas und das, was er vorträgt, wird so aufgenommen, dass nicht das Problem seine Wahrnehmung ist, sondern das Problem der Linsen in seinem Fernglas oder in seinem Fernrohr, das er benutzt hat dafür. Das heißt, es gibt so Mechanismen, die einen daran hindern, eine Wahrheit, die grundstürzend ist für das, an was man glaubt, ein wissenschaftliches Weltbild zum Beispiel oder eine Form von Gesellschaftswahrnehmung, dass das verhindert, dass das durchdringt, dass diese leisen Stimmen oder diese echten Stimmen erstmal verkleistert werden, dicht gemacht werden, abgedichtet werden, so lange, bis die Hinweise so drückend sind, dass es gar nicht mehr anders geht. Ja, das wäre dann der Paradigmenwechsel im Sinne von Thomas Kuhn. Man merkt jetzt, dass die Normalwissenschaft nicht mehr funktioniert. Aber in der Tat, Sie haben aus meiner Sicht völlig recht, wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen. Wir wollen und suchen Bestätigung, suchen die Gesinnungsgemeinschaften der Gleichgesinnten. Umso mehr, glaube ich, ist es sinnvoll, sich dazu zu bringen, auch das Undenkbare für denkbar zu halten. Es gibt so eine Schlüsselgeschichte, mit der ich beginne. Das ist die Geschichte von Søren Kierkegaard und dem Clown. Da ist er der Clown. Im Zirkuszelt, und das Zirkuszelt fängt Feuer und ist umgeben von staubtrockenen Feldern. Das Dorf ist nicht weit. Und dieser Clown rennt mit seinen lustigen Latschen, schon geschminkt und in voller Montur kostümiert, rennt er ins Dorf, auf den Marktplatz, versucht die Menschen zu warnen, trommelt sie zusammen, sagt, ihr sollt alle zum Zirkuszelt kommen und bei den Löscharbeiten helfen, denn sonst ist euer Dorf gefährdet. Und die Menschen biegen sich vor Lachen, großartig. Denn der Clown ist die Symbolfigur für Nonsens, Klamauk und Quatsch. Sie können nicht hören, was er sagt. Und dann kommt es, das Feuer. Und darum geht es beim wirklichen Zuhören, die Sofort-Urteile ein wenig zurückzudrängen, das Zögern zu lernen, das Undenkbare einen Moment lang für denkbar zu halten. In gewissem Sinne das zu trainieren, was Zen-Buddhisten den Anfängergeist nennen. Eine Wahrnehmungsschule, um eine zweite Natur der Offenheit zu trainieren. Unsere erste Natur ist erstmal eine relative Abgeschlossenheit und eine Bestätigungssehnsucht, aber eine zweite Natur der Offenheit. Ja, wir haben jetzt schon einen Mechanismus ins Auge gefasst, wie Zuhören verhindert werden kann. Etwas anderes, was Zuhören hemmt, sind eigene Interessen. Das zeigt sich in der Politik ja eminent, ne? Dass die eigenen Interessen wesentlich unser Handeln, unser Denken und eben auch die Wahrnehmung des anderen bestimmen, oder? Ja, unbedingt. Warum muss man die loswerden? Die muss man nicht loswerden, aber man kann sie zumindest spielerisch für eine gewisse Zeit erstmal zurückdrängen, um wirklich zu verstehen, was der andere sagt. Sehen Sie, ich unterscheide zwei Formen des Zuhörens. Ein Ich-Ohr-Zuhören, egozentrische Aufmerksamkeit, geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, mit meinen eigenen Zielen, Interessen und Perspektiven überein? Und hier sind die eigenen Filter ungeheuer mächtig. Das ist die Normalform des Zuhörens, dieses Ich-Ohr-Zuhören. Und dann gibt es eine zweite Form des Zuhörens, das Du-Ohr-Zuhören. Nicht egozentrische Aufmerksamkeit, orientiert an der Frage, in welcher Welt stimmt das, was der andere mir sagt? In welcher Welt ist es wahr, plausibel und schön? Und diese zweite Form des Zuhörens, die heißt wirkliche Öffnung gegenüber dem anderen in seiner Andersartigkeit. Klingt idealistisch, gebe ich zu, wenn ich mir selbst jetzt so zuhöre. Aber gut, dass Sie sich selbst zuhören. Ja, so ein Stück Reibung zu erzeugen. Aber nochmal, ich verfolge im Ernst gesprochen keine Mission. Irgendwer greift es auf und Sie reden jetzt mit mir. Ist doch herrlich. Mehr kann ich und will ich nicht erreichen. Wenn wir zuhören, wie weit kann das Zuhören denn gehen? Wo sind denn die Grenzen des Zuhörens? Also jetzt mal im politischen Bereich gesprochen, soll man auch denen zuhören, die jetzt den freiheitlichen Rechtsstaat und die Demokratie schleifen wollen, von innen aushöhlen wollen? Oder gibt es da auch Grenzen des Zuhörens? Ich persönlich bin der Auffassung, man muss und soll jedem zuhören, egal wer es ist. Stichwort Brandmauer. Ja, aber die Frage ist, mit welchem Motiv? Sehen Sie, Sie können ja zuhören, um dann vom Verstehen zum Verständnis, zum Einverständnis zu gelangen. Und auf dieser Basis würde ich sagen, wäre es falsch. Also nicht jedes Zuhören endet bei einer verständnissinnigen Umarmung. Nein, man kann auch verstehen und nach einer intensiven Auseinandersetzung zu einer maximal entschiedenen Verurteilung gelangen. Also Beispiel, ich habe mit der Figur Björn Höcke wirklich beschäftigt, habe ihm zugehört, kenne seine Brandreden, kenne seine Verunglimpfung des Holocaust-Gedenkens, kenne seine entsetzlichen Bemerkungen über die afrikanischen Menschen, habe ihm zugehört. Aber ich kann umso entschiedener sagen, dass ich keinen einzigen Tag, keine einzige verdammte Minute in der Gesellschaft leben möchte, die sich dieser Mann herbeivisioniert in seinem tiefreaktionären Denken. Keine einzige Minute, weil ich ihm zugehört habe. Und die Frage ist für mich nur, das Qualitätsmerkmal des Urteils ist für mich nur die Intensität der Auseinandersetzung. Urteilen wir sehr schnell? Das ist gängige Münze, befördert durch die Fehlanreize der sozialen Netzwerke. Was emotionalisiert und aufwühlt, funktioniert. Oder setzen wir uns tatsächlich mit der Position eines anderen auseinander? Aber nicht, um in einem riesenhaften Stuhlkreis zu landen, in dem alle immer permanent wertschätzende Ich-Botschaften formulieren. Bitte nicht. Sondern um auch in maximaler Entschiedenheit und in wirklicher Kenntnis des anderen seine Position abzulehnen. Je länger ich mich mit diesem dialogischen Prinzip, dem Miteinanderreden, der Veränderung der Kommunikationsverhältnisse, auch dem kommunikativen Klimawandel beschäftige, desto klarer wurde mir eines. Zuhören ist die elementarste und entscheidende Form der Kommunikation. Ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es keinen Streit, gibt es keine respektvolle Auseinandersetzung, gibt es auch keine Versöhnung. Zu diesem Schluss kommt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, Professor an der Uni Tübingen. Er war zu Gast bei meinem Kollegen Thorsten Janschek in der Sendung Essay und Diskurs. Eine Langfassung des Gesprächs finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Darin skizziert Pörksen ausführlich, wie ein Parlament des Zuhörens aussehen könnte. Kind zu verlieren ist schrecklich, auch ein ungeborenes. Doch Zeit zum Innehalten, Genesen und Verarbeiten blieb Frauen nach einer Fehlgeburt bis vor kurzem kaum. Seit Juni ist das anders. Frauen haben nun das Recht auf Mutterschutz, auch nach einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche. Maßgeblich dazu beigetragen haben drei betroffene Frauen. Sie haben am eigenen Leib erfahren, wie wenig Unterstützung nach einem Abort parat steht, wie sehr das Thema immer noch tabuisiert ist. Und dann haben sie nach Lösungen gesucht. 2022 starten sie zuerst eine Petition, die einen gestaffelten Mutterschutz fordert. Zwei Jahre später ziehen sie mit einer Verfassungsbeschwerde vor das höchste deutsche Gericht. Dort scheitern sie zwar, aber sie geben nicht auf. Ganz im Gegenteil, dann kommt erst richtig Bewegung in die Sache. Plötzlich melden sich auch politische Stimmen, von links bis rechts zum Thema und beschließen schließlich eine Gesetzesänderung. Wenn Sie nun wissen wollen, wer sich da so unermüdlich engagiert hat, habe ich gute Nachrichten für Sie. Denn eine von Ihnen hat ihre Geschichte meiner Kollegin Rahel Klein im Deutschlandfunk Nova Podcast Unboxing News erzählt. Mein Name ist Natascha Zagorski. Ich bin Autorin und PR-Managerin. Seit 3 Jahren, aber mittlerweile ja, mehr oder weniger in Vollzeit im Einsatz für eine Gesetzesänderung, und zwar für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten. Und dass Natascha sich so sehr dafür einsetzt, das hat mit einer ganz persönlichen Erfahrung zu tun. Das war 2019. Das war meine erste Schwangerschaft und es war eine absolute Wunschschwangerschaft. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Ich war ja schon Wochen vorher beim ersten Ultraschall gewesen. Wir haben das Herz schlagen sehen. Wir wussten genau, wann ist der errechnete Termin, wann soll dieses Baby geboren werden. Und es war alles wahnsinnig aufregend, wie das so bei der ersten Schwangerschaft ist. Und es stand dann der zweite Kontrollultraschall an. Ich habe gearbeitet und so quasi schnell in der Mittagspause bin ich dann in die Praxis gefahren. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt siehst du gleich wieder dein kleines Baby und siehst nochmal den Herzschlag. Ich habe den Mutterpass überreicht bekommen. Das war auch ein ganz besonderer Moment. Und dann war da diese Untersuchung und auf einmal verdunkelte sich das Gesicht von meinem Gynäkologen und er meinte, das sieht nicht gut aus. Und dann kam sehr schnell der Satz, ich kann leider keinen Herzschlag finden. Und das hat die ganze Welt auf einmal angehalten. Ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich wusste, das ist jetzt was ganz Endgültiges. Und das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Das Baby in deinem Bauch, auf das du dich so gefreut hast, das lebt nicht mehr. Und das war wirklich ein Gefühl, was man ganz schwer nur beschreiben kann. Wie ging es dann weiter, als du diese Nachricht bekommen hast? Es ging dann alles ganz schnell weiter. Ich hatte mich auch vorher nicht viel mit Fehlgeburten beschäftigt. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt wirklich für Möglichkeiten habe. Und ich bin dann der Empfehlung auch gefolgt und bin in die Klinik am gleichen Tag noch für eine Ausschabung, so nennt man das. Das ist eine Operation unter Vollnarkose, wo eben das Baby und der Dottersack und alles dann abgesaugt wird. Und das war alles ziemlich heftig in diesem Krankenhaus. Wie ging es dir körperlich, aber auch psychisch in dem Moment, ne? Nach der Tatsache, dass dir, ja, also ein paar Stunden vorher dachtest du noch, ne, du bekommst in ein paar Monaten ein Baby und dann war alles anders. Also es war so unwirklich auch, weil es so endgültig war. Und ne, also in der Schwangerschaft, ich habe ja auch schon immer die Hand auf den Bauch gehalten. Ich habe mit dem kleinen Wesen kommuniziert. Ne. Bei mir war es so, ich habe den Test gemacht, ich bin schwanger und ich so, ja, da ist jetzt mein Baby in meinem Bauch. Ich habe mich als Mutter gefühlt und war das auch. Und auf einmal ist man unter Vollnarkose, wacht auf und dann ist der Bauch leer. Und es ist ganz klar, das ist jetzt was, was nicht mehr umkehrbar ist. Dieses Kind wirst du nicht mehr lebend auf die Welt bringen. Natascha ist nach der OP körperlich und psychisch am Limit. Und sie muss aber am nächsten Tag eigentlich arbeiten. Und die Ärztin sagt dann, Krankschreibung? Nee, die brauchen sie doch nicht. Natascha wird dann aus dem Krankenhaus entlassen. Dann bin ich nach Hause und dann, es war schon mitten in der Nacht am nächsten Tag, ich konnte nicht telefonieren. Also ich habe es nicht mal geschafft, bei meinem Gynäkologen anzurufen in der Praxis, weil ich die ganze Zeit einfach geweint habe. Und dann hat mein Mann den Hörer in die Hand genommen und hat aber tatsächlich auch in der Praxis keine Krankschreibung bekommen. Und hat dann mit welcher Begründung? ich glaube, nicht zuständig, wie auch immer. Also es wurde so abgewimmelt einfach. Ja. Und dann hatten wir, ja, Glück klingt ein bisschen komisch in dem Zusammenhang, aber der Hausarzt hatte das eben auch in der Familie und meinte dann, ja, er würde mich jetzt erstmal eine Woche krank schreiben. Und nach einer Woche ging es aber immer noch nicht. Und dann musste ich auch persönlich in die Praxis vorstellig werden. Dann hat er gesagt, okay, sie weint immer noch die ganze Zeit, ihr geht's immer noch schlecht. Und dann habe ich noch mal eine Woche bekommen. Aber das war mir auch vorher nicht bewusst. Ich hätte immer gedacht, dass eine Frau bei einer Fehlgeburt automatisch krankgeschrieben wird. 8 Wochen Mutterschutz nach einer Entbindung bekommen Frauen erst, wenn sie die 24. Schwangerschaftswoche erreicht haben oder wenn das ungeborene Kind mehr als 500 Gramm wiegt. Alles davor gilt als Fehlgeburt. Verlieren Frauen ihr Kind also vor der 24. Schwangerschaftswoche, dann gibt's keinen gesetzlichen Mutterschutz. Wie viele Frauen das betrifft, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Es gibt nämlich keine offiziellen Statistiken zu Fehlgeburten. Es gibt nur Schätzungen. Der Bundesverband der Frauenärzte schätzt zum Beispiel, dass mehr als jede dritte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. In den allermeisten Fällen passiert das in den ersten 12 Wochen. Aber auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, fest steht, es sind viele Frauen, die das betrifft. Natascha hat nach ihrer eigenen Erfahrung ein Buch geschrieben. In Jede dritte Frau erzählt sie die Geschichten von Frauen, deren Schwangerschaften auch kein Happy End hatten und wie es danach weiterging. Und bei der Recherche merkt Natascha, nach einer Fehlgeburt nicht krankgeschrieben zu werden. Auch damit ist sie alles andere als allein. Und dann habe ich Sternkindvereine kontaktiert, Hebammen, Trauerbegleiterinnen. Und dann kam so, ja, das kennen wir. Das ist ein Problem. Also oft haben Frauen nach Fehlgeburten das Problem, dass sie nicht krankgeschrieben werden. Aber es redet keine drüber. Weil generell sind Fehlgeburten wahnsinnig mit Scham behaftet. Das ist ein Tabuthema. Und dann auch noch dieses Gefühl, das suggeriert wird, naja, Krankschreibung, also jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Gehen Sie mal arbeiten. Ablenkung tut den anderen auch gut. Damit gehst du nicht an die Öffentlichkeit und beschwerst dich, sondern ja, wenn es blöd läuft, gehst du einfach wieder arbeiten und tust so, als ob nichts wäre. Und deswegen entwickeln, glaube ich, auch 60% Depressionen. Und durch diese Recherchen habe ich mich dann weiter reingefuchst und bin auch auf diesen gestaffelten Mutterschutz gekommen. Also das war nicht meine Idee, das war ein Konzept, von dem habe ich dann irgendwie gelesen und dachte mir, wow, wie logisch ist das denn? Ein Mutterschutz, der sich aufbaut entsprechend der Länge der Schwangerschaft. Also je länger ich schwanger war, desto mehr Mutterschutz brauche ich und kriege ich. Und das war so wahnsinnig logisch. Und ich habe auch Politikwissenschaften studiert. Habe mir auch immer direkte Demokratie angeguckt und wusste, okay, Petitionen ist bei uns ein Mittel, das man als einfache Bürgerin hat, um politisch gehört zu werden. Und dann habe ich einfach, ja, mehr oder weniger, was heißt blauäugig, aber jetzt ohne groß irgendwie mir vorher eine Kampagne oder sowas zu überlegen, ich habe einfach diese Petition gestartet, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war auch sauer, ehrlich gesagt, und dachte, da muss man jetzt einfach was machen. Und wenn ich nur ein paar 100 Unterschriften kriege, egal, dieses Thema muss endlich mal angesprochen werden. Und wie war dann die Resonanz? Die Resonanz war auch so wie schon bei den Interviews, dass unfassbar viele Frauen sich bei mir gemeldet haben und ziemlich schnell viele Unterschriften zustande kamen, obwohl es so ein Tabuthema ist. Deswegen hatte ich so die Befürchtung, das wird schwierig, weil man natürlich auch, ne, also es ist jetzt nichts, wo sofort man bei Markus Lanz sitzt oder so, also da Öffentlichkeit zu kriegen. Ich wusste, das wird schwierig, aber über Instagram, über die sozialen Netzwerke, über WhatsApp-Gruppen kam halt einfach raus, wie sehr dieses Thema unter der Oberfläche brodelt und wie viele Frauen da einfach betroffen sind und sich dann gemeldet haben, unterschrieben haben, das geteilt haben, dann gingen auch nach und nach die ersten Türen von PolitikerInnen auf. Ging das, also jetzt, wenn du sagst von PolitikerInnen auf, war da die Resonanz am Anfang gar nicht so groß? Also bist du da, also direkt am Anfang kam ja erstmal nichts da, oder? Von politischer Seite, weil sonst, also wäre ja längst was passiert wahrscheinlich. Ja, es ist immer noch ein Tabuthema, es ist eben auch kein populäres Thema und das habe ich wahnsinnig gemerkt, es war auch wirklich wenig Vorwissen vorhanden und ich habe wirklich viele E-Mails geschrieben, viele Telefonate geführt, ich kann sehr hartnäckig und nervig sein, das war jetzt auch noch ein Vorteil in den letzten 3 Jahren. Ja. Aber erstmal wollte niemand mit mir sprechen. Dann kam so langsam so das erste Spiegel-Interview. Dann hat sich das ein bisschen geändert. Und dann kam die erste Einladung von der Leni Breimeyer aus dem Familienausschuss. Das ist eine Obfrau von der SPD. Und die hat mich eingeladen in den Bundestag. Die hat gesagt, kommen Sie einfach mal vorbei. Wir reden einfach mal. Und im Nachhinein hat sie mir gesagt, eigentlich dachte sie, naja, nur weil die Frau Sagorski einen blöden Arzt hatte, müssen wir kein Gesetz ändern. Aber sie fand es halt so, ja, respektabel, dass ich mich da so einsetze. Und dann hat sie mich einfach mal angehört. Wir haben eine Stunde gesprochen. Und nach dieser Stunde meinte sie, Frau Sagorski, Sie haben da einen Punkt, wusste ich so nicht. Ich beantrage jetzt mal eine Anhörung. Das müssen wir uns anschauen. Ab der 13. Woche Mutterschutz. Für Natascha hätte das bedeutet, sie hätte bei ihrer Fehlgeburt keinen Anspruch darauf gehabt, weil sie erst in der 10. Woche war. Reicht ihr diese Gesetzesänderung jetzt trotzdem? Also wenn Politik ein bisschen mehr Wunschkonzert wäre, dann, und so haben wir auch unsere Staffelung, die habe ich mit Hebammen und Gynäkologinnen erarbeitet, dann wäre der gestaffelte Mutterschutz schon ab der 6. Woche gekommen. 2 Wochen freiwilliger Mutterschutz, also da bricht die deutsche Wirtschaft auch nicht zusammen. Es ist aber klar und es wurde auch klar, dass da absolut keine Chance auf eine politische Mehrheit aktuell besteht. Und da muss man, glaube ich, auch, wenn man was verändern und erreichen will, soweit Realistin sein und sagen, okay, die 13. Woche ist schon ein riesiger Erfolg und Meilenstein, denn wir haben zwischenzeitlich über die 20., die 15., die 18. gesprochen. Also die 13., die jetzt kommt, das ist wirklich der Best Case, der irgendwie zu realisieren war und ein riesiger Meilenstein. Und meine Hoffnung ist ja, dass dieses Gesetz jetzt wirklich einen kleinen Paradigmenwechsel einlöst. Erstmal, dass diese Anerkennung, ne, für Fehlgeburten, was Frauen eigentlich danach brauchen, dass das erstmal ja ankommt in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und ich bin jetzt schon wieder in Gesprächen mit PolitikerInnen, was wir denn mit den frühen Fehlgeburten machen. Also auch wenn keine Partei gerade bereit ist oder zumindest keine Mehrheit bereit ist, das so auszuweiten aufs erste Trimester, dass wir zumindest diese Krankschreibung sicherstellen können, dass einfach keine Frau mehr betteln muss, sondern dass es klar ist, es steht ihr einfach zu. Wenn sie eine Krankschreibung will, kriegt sie die. Punkt. Dann ist ganz wichtig Aufklärung. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich hatte keine Ahnung, als ich meine Fehlgeburt hatte, was ich für medizinische Möglichkeiten habe. Also bei uns in Deutschland ist es fast immer so wie bei mir. Man kriegt eine Überweisung in die Klinik, dann hat man eine Ausschabung, ich hasse dieses Wort, eine Operation unter Vollnarkose. In Skandinavien ist das fast nie so. Also keine Frau oder fast keine in Skandinavien hat nach einer Fehlgeburt eine Ausschabung. Aber die skandinavische Gebärmutter ist nicht anders aufgebaut als die deutsche. Das ist einfach eine Lehrmeinung. Und man kann in 99,9 was weiß ich was Prozent der Fälle einfach abwarten, bis der Körper selbst die Geburt einleitet oder mit Medikamenten eine Geburt einleiten und dann zu Hause mit einer Hebamme selbst das Kind gebären. Und das ist viel, viel schonender. Und das weiß aber fast niemand. Es weiß auch fast niemand, dass man Anspruch auf eine Hebammenbetreuung hat. Ich habe meine Hebamme nicht mehr angerufen, weil ich war ja nicht mehr richtig schwanger. Hätte ich es mal gemacht, das hätte mir wahnsinnig geholfen. Und diese Rechte, diese medizinischen Möglichkeiten, die müssen Allgemeinwissen werden. Sagt Natascha Sagorski in Unboxing News, dem Nachrichtenpodcast von Deutschlandfunk Nova. Sie hat sich für einen gestaffelten Mutterschutz auch nach Fehlgeburten eingesetzt, mit Erfolg. Mit meiner Kollegin Rahel Klein hat Natascha Sagorski über ihre Geschichte, ihre Erfahrungen und Motivation gesprochen. Seit Juni 2025 gilt nun also dank ihrer Bemühungen ein gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten ab der 13. Woche. Das heißt konkret, ab der 13. Woche steht es Frauen frei, 2 Wochen lang nicht zu arbeiten. Ab der 17. Woche haben sie einen Mutterschutz von 6 Wochen zur Verfügung und bei Abbrüchen ab der 20. Schwangerschaftswoche sind es noch 8 Wochen, so lang wie der reguläre Mutterschutz nach einer Geburt auch dauern würde. Schätzungen gehen davon aus, dass jede dritte Frau von einer Fehlgeburt betroffen ist. Die Dunkelziffer ist allerdings hoch. Diesen Frauen jedenfalls wird dank des Engagements von Natascha Sagorski und ihrer Mitstreiterinnen besser geholfen. Und über noch mehr Projekte, die versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, sprechen wir gleich. Wie frustrierend ist es eigentlich, Hosen zu kaufen? Egal ob groß, klein, dünn, dick. Ich kenne niemanden, der Spaß in der Umkleidekabine hat. Oft zwickt es, ist zu lang, zu kurz oder sitzt einfach krumm und schief. Noch schwieriger stellt sich die Situation für Menschen mit Behinderung dar. Wer kleinwüchsig ist, im Rollstuhl sitzt oder anderweitig aus dem Raster fällt, für den bietet die Modebranche wenig bis nichts. Doch es gibt Designerinnen und Unternehmen, die wollen Kleidung inklusiver machen. Wie genau? Philipp Wegmann hat nachgefragt. Zum Beispiel Hosen. Für mich ist es einfach auch schwer, sag ich mal, draußen so eine normale Hose zu kaufen, weil die halt nicht richtig sitzen. Die Nähte passen nicht richtig, die drücken dann, Passform ist nicht richtig. Und wenn ich sitze, dann sind die Hosen meistens kürzer. Das kennen wir ja alle. Reißverschluss passt nicht, es drückt irgendwo, es tut irgendwo weh, es ist unangenehm. Und das fühlt man halt den ganzen Tag. Und inklusive Mode beinhaltet das halt nicht. Das ist halt eine Hose, was ich anziehe und was halt passt und was ich am besten nicht merke in meinem Alltag. Amina Flying Stone, so ist ihr Künstlername, arbeitet im öffentlichen Dienst und ist Performance-Künstlerin. Durch einen Impfschaden als Kind sitzt sie im Rollstuhl. Dadurch hat sie andere Ansprüche an Kleidung als zum Beispiel Menschen mit einer Amputation oder Menschen ohne Behinderung. Sie wünscht sich mehr inklusive Mode. Mode wie die von Claire Comment. Claire ist sozialpolitische Designerin. Der Begriff ist von ihr geprägt und verbindet ihre beiden Leidenschaften, Gesellschaftspolitik und Modedesign. Sie selbst will mit ihrer Mode aufklären und macht auch einen Unterschied zwischen adaptiver Mode, wie sie einige Unternehmen anbieten, und inklusiver Mode. Adaptiv bedeutet für sie in diesem Fall Mode, die rein auf die Zielgruppe Menschen mit Behinderung ausgerichtet ist. Inklusive Mode soll und kann alle ansprechen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mache inklusive Mode, weil ich Produkte für Menschen mit und ohne Behinderung machen möchte. Und adaptive Mode wäre in dem Moment Produkte für Menschen mit Behinderung und eben nicht diese Vermischung. Das bedeutet, dass die Mode allgemein Vorteile für Personen in bestimmten Situationen bietet, egal ob der Mensch eine Behinderung hat oder nicht. Da können Schnitte und Stoffe so angepasst sein, dass die Kleidung für mehrere unterschiedliche Personengruppen gemacht ist. Ein Beispiel. Die sind so ausgerichtet, dass zum Beispiel dauerhaft sitzende Menschen, einerseits Personen im Rollstuhl, aber gleichzeitig auch Menschen, die ganz viel am Schreibtisch sitzen, Vorteile daraus ziehen, wie zum Beispiel, dass die Nieren bedeckt sind und man nicht auskühlt. Ihre Produkte verkauft Claire online, aber auch in einem Concept Store in Mannheim, weil es ihrer Meinung nach genauso wichtig ist, dass die Stoffe und Kleidungsstücke berührt oder anprobiert werden. Sie ist nicht die Einzige, die versucht, den Modemarkt inklusiver zu gestalten. Auch Labels wie Auf Augenhöhe, ein Label für kleinwüchsige Menschen, beschäftigt sich mit dem Thema. Und auch größere Marken wie Uniqlo oder Tommy Hilfiger nehmen sich diesem Thema an. Ein Unternehmen, das das Thema inklusive bzw. adaptive Mode ebenfalls dauerhaft etablieren möchte, ist Zalando. Die Online-Mode-Plattform hat 2022 ihre erste adaptive Fashion-Kollektion gelauncht. Auf Nachfrage hat das Unternehmen seitdem laut eigener Aussage das Sortiment verdoppelt. Zitat: Im Jahr 2024 haben wir unseren KundInnen mehr als 600 adaptive Styles in verschiedenen Kategorien angeboten, darunter Schuhe, Sportbekleidung und Kindermode. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Sortiment konstant aus 600 Artikeln besteht, sondern dass Zalando regelmäßig neue Kollektionen und saisonale Updates anbietet, sowohl von Zalando Eigenmarken als auch von Partnermarken, um stets eine trendgerechte Auswahl zu gewährleisten. Als zentrale Themen für die Umsetzung nennt das Unternehmen die Punkte Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit. Und damit haben sie gegenüber einem Label wie dem von Claire durch höhere Stückzahlen einen entscheidenden Vorteil: der Preis. Wir sehen das natürlich, dass dann große Marken das Thema annehmen und adaptive Kollektionen mit einbinden, was ich unglaublich schön finde, weil sie das auch in ihrer Markenpräsenz zeigen und es dann auch Produkte sind, die im Gegensatz zu meinen preislich einfach leichter sind. Und es ist dadurch ja auch inklusiver eben aufgrund der Preisstruktur. Die Frage ist halt auch immer, wie lange halten die Unternehmen das durch? Das Thema inklusive Mode fängt allerdings schon bei Geschäften und Boutiquen an. Nicht nur der Zugang, sondern auch die Möglichkeiten innerhalb des Geschäfts und auch das Verhalten der Mitarbeitenden sind entscheidend. Amina hat da konkrete Vorstellungen. Was mir total wichtig wäre zum Beispiel, dass man einfach die Kleidungsstücke auf unsere Höhe halt hängt, gerade für uns Rollstuhlfahrer, dass wir rankommen. Ich wünsche mir überwiegend auch ganz viele Umkleideräume, die man auch schön abschließen kann, die groß genug sind, dass wir auch Privatsphäre haben. Vielleicht eine nette, freundliche Mitarbeiterin, die uns nicht irgendwie direkt abweist, weil die halt total überfordert ist mit der Situation. Dass man uns auch freundlich bedient und auf unsere Bedürfnisse eingeht und auch ehrlich und offen berät. Das fehlt mir und das ist nicht gegeben. Dabei klingt das doch alles eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Stimmt, denn Mode ist für alle da. Nachdenkstoff für mehr Machen und weniger Meckern. Wie inklusive Mode und Shoppen für alle funktionieren könnte, der Beitrag von Philipp Wegmann. Geflüchtet, Fachkräftezuwanderungsgesetz, Chancen, Aufenthaltserlaubnis. Wer in Deutschland ankommt, aus welchen Gründen auch immer, ist erstmal mit allerlei Behördenkauderwelsch konfrontiert. Wer sich zurechtfinden will, braucht Orientierung. Und wer verstehen will, muss arbeiten. Also geistig. Denn vor der Arbeit kommt der Papierkram. 25 Frauen denken sich 1996, zusammen geht es besser. Und sie gründen das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen, um sich gegenseitig zu helfen. Ein Ort für Selbstfürsorge, des Empowerments. Aus dem Ehrenamt von einst ist fast 30 Jahre später ein Unternehmen geworden, das Menschen mit Einwanderungsgeschichte auf vielen verschiedenen Ebenen Unterstützung bietet. Von Kita zu Integrationskurs und Schuldnerberatung ist alles dabei. Im Prinzip der Inbegriff des Machens statt Meckerns. Und wie es an diesem Ort der Vielstimmigkeit zugeht, wie es da klingt, das hat Cornelia Wegehoff festgehalten. Dieses Schuljahr habe ich gut Noten in Chemie und Mathe. Lesen und Lückentext ausfüllen. In diesem Integrationskurs für Frauen wird gerade Deutsch geübt. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin prüfen die gut 20 Teilnehmerinnen, ob sie die richtigen Vokabeln eingesetzt haben. Auch im Text selbst kommt überraschend eine Lehrkraft vor. Wie es aussieht, eine von der pingeligen Sorte. Sie ist sehr, was passt, Adjektiv. Sie ist sehr streng. Du musst jetzt die Hausaufgaben machen. Oder du musst für Deutsch lernen und machst morgen einen Test. Ich bin streng. Immer oder manchmal? Manchmal. Klasse und Lehrerin haben ihren Spaß. Über Wochen von montags bis freitags, 4 Stunden Unterricht täglich. Das schweißt zusammen. Hallo, ich bin Shiva, ich komme aus dem Iran. Ich komme aus der Ukraine. Mein Name ist Natalia Kurachova. Ich bin Kone Zeynab, ich komme aus Elfli bei Kuse. Ich heiße Sirilak Ekharaman, ich komme aus Thailand. Die Vorstellungsrunde gleicht einer halben Weltreise und endet bei der Lehrerin am Pult. Ich bin Nurten Özdemir, komme aus der Türkei, lebe seit 60 Jahren in Köln. Wer hatte angefangen? Hat Timmy, ne? Zu Besuch im Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen im Kölner Multikulti-Stadtteil Ehrenfeld. Geschäftsführerin ist Hanim Esdar. Wir bieten sehr viel an, vor allem unseren externen Vorbereitungskurs zum Hauptschulabschluss, 9. und 10. Klasse. Da werden Frauen zum Hauptschulabschluss vorbereitet. Dann haben wir im Moment 28 Deutschkurse jeden Tag. Das sind diese Integrationskurse. Wir haben 450, würde ich im Moment sagen, Teilnehmerinnen, die jeden Tag hier hinkommen, männlich und weiblich, um die deutsche Sprache zu lernen. Hanim Esther führt zum Empfang, wo die Anmeldungen für neue Kurse entgegengenommen werden. Die Mitarbeiterinnen sprechen zahlreiche Sprachen. Eine geflüchtete Äthiopierin, die erst mal Deutsch lernen möchte, sei heilfroh, wenn jemand mit ihr Amhare spreche, sagt Hanim Esther. Und wer beim Alphabetisierungskurs Lesen und Schreiben lernen wolle, brauche besonders einfühlsame Begleitung. In der Cafeteria am Ende des Flurs gibt es für alle kostenlosen Tee. Und an der Wand hängt in riesigen, geschwungenen Buchstaben die Erklärung dafür, was die Verantwortlichen hier antreibt. Dieses Arabische, da steht Ikra und das heißt dann Lies. Das ist das erste Gebot im Koran für die Muslime. Und da wir eine Bildungseinrichtung sind, ist es für uns wichtig, unsere Teilnehmer zur Bildung zu motivieren. Das islamische Gebot macht da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, betont Hanim Esther. Sie hat in Köln sowohl Germanistik und Pädagogik als auch Islamwissenschaften studiert. Alle Menschen sind angehalten, sich zu bilden, sodass das für uns auch ganz wichtig ist, dass wir die Frauen dort abholen, wo sie sind und die Angebote so gestalten, dass sie auch daran teilnehmen können. Deshalb gibt es im Gebäude nebenan zum Beispiel auch eine Kita, die erste in muslimischer Trägerschaft in Köln. Amana, so der Name, was bedeutet mein bestes Anvertrauen, erklärt Kita-Leiterin Nilgün Phyllis. Gleich am Eingang hängen aus bunter Pappe gebastelte Ballons. Die Namen darauf sind Arabisch und Hebräisch. Kurdisch, Englisch, Bosnisch, also alle Sprachen, sei es von den Eltern oder von den Erzieherinnen. Also wir haben nicht nur muslimische Familien in unserer Kita, sondern jüdisch, christlich, gar keine religiöse Angehörigkeit. Also da sind wir auch bunt gemischt. Die Idee dazu entstand schon 1996. Auf Initiative von Erika Theissen, einer Kölnerin, die zum Islam konvertiert war und zusammen mit Musliminnen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern einen Selbsthilfeverein gründete. Die eine hat dann Deutsch unterrichtet, ehrenamtlich. Frau Theissen war auch Sportlehrerin. Sie hat dann Rückbildungsgymnastik gemacht, alles ehrenamtlich. Zu Beginn sei den Musliminnen dabei viel Skepsis entgegengeschlagen. Für die Muslime waren wir nicht muslimisch genug. Weil die gesagt haben, oh, sind das jetzt alles Feministinnen? Ist das so gut, wenn meine Frau dahin geht? Und für die Mehrheitsgesellschaft waren wir dann schon zu muslimisch, weil viele von uns ein Kopftuch tragen. Und wenn sie uns aber kennengelernt haben, finde ich, dann kommt auch die Offenheit und die Akzeptanz ist inzwischen viel, viel größer. Wir sind Teil dieser Mehrheitsgesellschaft, leisten unseren Beitrag zu der Mehrheitsgesellschaft und bereiten eben auch Menschen darauf vor, wenn sie neu in Deutschland sind. Dass wir christlich, muslimisch, jüdisch vor allem dann auch für Begegnungen sorgen, Seminare, Veranstaltungen organisieren und einfach mit dabei sind. Aus der ehrenamtlichen Initiative ist so längst ein mittelständisches Unternehmen geworden. Mit 85 Festangestellten und mehr als 30 Honorarkräften zusätzlich zu den Ehrenamtlichen, wie Hanim Esther sagt. Die muslimische Bildungsstätte finanziere sich dabei zu 95% aus öffentlichen Mitteln. Wir sind ein unabhängiger Verein, gehören keiner Gemeinde an. Unser Dachverband ist der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Kolleginnen haben alle, sowohl was Heimatpolitik und Religion betrifft, alle eine unterschiedliche Meinung. In der Arbeit ist es so, man muss nicht muslimisch sein, um bei uns zu arbeiten. Wir haben ca. 25% nicht-muslimische Kolleginnen und Kollegen. Man muss auch nicht weiblich sein. Auch männliche Kollegen arbeiten bei uns. Wir sind hier ein bunter Haufen. Der aus Syrien stammende Rechtsanwalt Feras Afagani arbeitet zum Beispiel in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung innerhalb des Zentrums. Das Problem ist, die Fachbegriffe in dem Bereich kann man nicht immer verständlich sein auf Deutsch. Deshalb muss das auch auf Arabisch geklärt werden. Salih Ataş hilft derweil eine Etage höher einer türkischen Familie bei ihrem Asylantrag. Weil das jetzt schon ein Jahr her ist und die haben noch keine Antwort bekommen. Jetzt gucke ich, ob die richtige Adresse überhaupt beim BAMF vorliegt. Flüchtlingsberatung, Integrationsagentur, Arbeitslosencafé. Die Liste der Angebote ist lang in Köln-Ehrenfeld. Hanim Esther. Wenn Sie einen Deutschkurs geben, kommen dann die Menschen nicht nur zum Kurs, sie haben danach Fragen. Können Sie mir diesen Brief übersetzen? Können Sie mir beim Ausfüllen helfen? So, das ist schon so ein Rundum-Sorge-Paket, würde ich sagen. Zurück in eines der Klassenzimmer im Kölner Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen. Was reizt Sie denn an der Ausbildung? Zeida, gebürtig aus Albanien, und Fatima, die aus dem Iran stammt, bereiten sich auf den Hauptschulabschluss vor. In Berufskunde üben sie gerade ein Vorstellungsgespräch. Ich mache auch meine Steuererklärung selbst gemacht. Und Lehrerin Aytin Üstin ist vom Engagement ihrer Schützlinge begeistert. Man sieht wirklich auch diese Entwicklungsschritte, die sie dann auch machen, diese Frauen. Die blühen auf, die sind dann auch selbstbewusster, das ist ganz, ganz toll. Auch Fatime und Zeida hoffen auf mehr Chancen durch bessere Bildung. Ohne Kopftuch, mit Kopftuch, kein Problem, weil ich bin nicht Muslim, aber trotzdem, ich komme hier und das ist wirklich, gefällt mir. Ich möchte als Krankenschwester Ausbildung machen. Ich versuche den 10. Klasse Abschluss gemacht und dann eine Ausbildung für Verwaltung angestellt. Ich hoffe das. Über Träume und wie sie wahr werden. Seit fast 30 Jahren setzt sich das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen in Köln für bessere Integration, Beratung und Bildung eingewanderter Menschen ein. Cornelia Wegerhoff hat berichtet. Statt meckern. So lautet das Thema der diesjährigen Denkfabrik und einige Zutaten, wie es besser gehen könnte, haben wir bereits zusammengetragen. Da wären Zuhören, Initiative ergreifen, Hilfe zur Selbsthilfe. So einige Stichworte. Nun will ich Ihnen jemanden vorstellen, in dessen Biografie die Wege nicht immer geradlinig verlaufen sind. Aber an jeder Gabelung ist es unserer Protagonistin gelungen, die richtige Abzweigung zu nehmen. Oder wie man hier in Köln zu sagen pflegt, et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jod jange. Außerdem Eindrücke von der Deutschlandradio Sommertour, von Schülerinnen, die über jüdisches Leben in Aschersleben aufklären und einem geschlossenen Pflegeheim in Helmstedt, das kurzerhand zur Senioren-WG umfunktioniert wurde. Ihre Reiseführerin dabei bin ich, Antran. Schön, dass Sie an Bord sind. Ist die Dienstvorgesetzte von Schulleitungen in ganz Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar und dem Neckar-Odenwald-Kreis. Damit managt sie Schulen in einem Gebiet so groß wie das Saarland. Eigentlich wollte sie fliegen, wollte Stewardess werden. Aber dann kam alles anders, auch weil sie sonst keine Zukunft in Deutschland gehabt hätte. In Hamburg geboren, als Kind nigerianischer Studierender. Aufgewachsen in Buxtehude bei Pflegemama Irmgard, Zwischenstation in der Millionenstadt Lagos, musste sie immer wieder darum kämpfen, in der deutschen Heimat bleiben zu dürfen. Doch der Kampf hat sich gelohnt. Heute ist Florence Prokowski-Schekete die erste schwarze Schulamtsdirektorin hierzulande. Eine Frau, die Veränderung und Herausforderung liebt. Mit meiner Kollegin Katrin Heise hat sie über ihren Lebensweg, Tina Turner und schwarze Vorbilder gesprochen und erklärt, was eigentlich gerade gut läuft an den Schulen, die sie betreut. Was gut läuft, ich erlebe Schulleitungen, die sehr motiviert sind und die sich ja den Herausforderungen stellen und auch Lehrkräfte, die sich nicht beirren lassen von Herausforderungen, von Dingen, die manchmal Stolpersteine sein können. Mhm. Und das ist sehr positiv. Das mag ich sehr, wenn man positiv auf die Dinge guckt, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment schwierig erscheinen. Und dann, das heißt, dann kommen Sie auch oft ins Spiel, Dinge vielleicht möglich zu machen, oder haben Sie eher so ein Motivations- Nein, Dinge möglich zu machen oder auch Troubleshooting, die Unterrichtsversorgung, das ist auch etwas, wo wir für verantwortlich sind, aber eben auch ganz viel Troubleshooting und ganz viel, ja, die Dinge möglich machen, dass letztendlich die Schüler und Schülerinnen einen guten Lernerfolg haben und einen guten Bildungsweg für sich gehen können. Wo Sie gerade gesagt haben, die Versorgung mit Stunden überhaupt, ne, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt negativ angefangen hätte, dann hätte ich Sie gefragt, was ist das größte Problem zurzeit? Wahrscheinlich das, oder? Ja, bei unserem Schulamt geht's noch, weil man mag gerne nach Heidelberg gehen als Lehrkraft. Man mag auch gerne in den Neckar-Odenwald oder in den Rhein-Neckar-Kreis gehen. Es gibt auch Lehrkräfte, die sagen, ich möchte unbedingt in die Stadt Mannheim. Also das ist noch ganz gut, ja. Aber grundsätzlich ist der Lehrkräftemangel auch bei uns spürbar, natürlich. Also auch da natürlich viele Quereinsteiger und so, ja, das gehört. Ja, Personen ohne Lehramt, die dann eingestellt werden in dem Bereich Sprachförderung zum Beispiel. Ja. Mhm. Das geht auch an Baden-Württemberg nicht vorbei. Ihr täglich Brot nehme ich mal an. Die Zusammensetzung der Schülerinnenschaft mit unterschiedlichsten Herkünften, Hautfarben, Muttersprachen, das ist ein Riesenthema für die Schulpolitik, oder? Das ist ein großes Thema. Also Schüler und Schülerinnen, die zugewandert sind und die deutsche Sprache nicht als Alltagssprache haben, das ist schon ein großes Thema. Aber da kann ich wirklich sagen, dass wir da im Schulamt Mannheim sehr gut aufgestellt sind und ich möchte mich da nicht selber loben, aber ich mache das jetzt schon seit 2014, 15, genau dieses Thema, das ist durch Zufall ist es an mich gekommen, ja, weil einfach in der Stadt Heidelberg die ersten Jugendlichen kamen, damals zu der Zeit wieder und ich für die Stadt Heidelberg zuständig war und dann habe ich ein System aufgebaut für das Schulamt, was bis heute trägt und ja, wo wir einfach sehr zufrieden sind und in ganz Baden-Württemberg ist es aber sehr gut aufgestellt. Heißt das aufgestellt oder System, dass die Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Dinge, also können nicht gut Deutsch oder haben andere Probleme, dass die sehr gut verteilt werden auf die Schulen oder was ist da ein gutes System? Ja, also wir dürfen das jetzt nicht vermischen. Die Schüler und Schülerinnen, die zugewandert sind und die deutsche Sprache nicht als Alltagssprache haben, die gehen erst einmal in eine sogenannte Sprachförderklasse, um Deutsch zu lernen. Werden aber auch teilintegriert, das heißt in den musisch-ästhetischen Fächern können sie durchaus auch in den Regelklassen sein, sodass sie ein sogenanntes Sprachbad dann haben. Ja. Und das andere, was Sie angesprochen haben, Schüler und Schülerinnen, die, ich will jetzt nicht sagen Probleme haben, sondern Herausforderungen, da gehen wir in den Bereich der Inklusion. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Ja, ein großes Thema, ne? Ja. Also da wurden ja viele Hoffnungen reingesetzt, aber eben oft der Bereich Inklusion nicht mit den Mitteln ausgestattet, derer es bedürfte, um wirklich tatsächlich jedem Kind da gerecht zu werden. Ja. Sie nicken mit dem Kopf, das ist wahrscheinlich auch da irgendwie Löcher zu stopfen, auch ihr täglich Brot. Wenn wir über diverse Zusammensetzung der Schülerinnenschaft sprechen, wie ist das unter Lehrenden? Also die LehrerInnenzimmer spiegeln nicht das wider, was wir in der Gesellschaft haben, beziehungsweise was wir in den Klassenzimmern haben. Mhm. Ja, das muss man wirklich sagen. Und es ist auch regional sehr unterschiedlich. Wenn ich in Frankfurt schaue, dann habe ich mehr schwarze Lehrkräfte beispielsweise. Wenn ich bei uns in Baden-Württemberg gucke, ist das schon wesentlich weniger. Wenn ich hochgehe nach Schleswig-Holstein, da sagte mir mal ein Schulleiter, also das ist ganz gut, was Sie hier erzählen, aber wenn ich bei uns rumgucke, da sehe ich überhaupt niemanden. Ja? So. Mhm. Wenn wir aber Lehrkräfte uns anschauen, die zum Beispiel türkische Wurzeln haben, dann gibt es schon sehr viel mehr. Das ist aber mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Die Menschen, die aus Gastarbeiter- und GastarbeiterInnenfamilien kommen, haben halt eine viel längere Geschichte in Deutschland als jetzt schwarze Menschen beispielsweise. Ja, aber überhaupt so ein Lehrerzimmer irgendwie divers aufzustellen, können Sie da eingreifen? Nein, ich bin ja nicht für die Einstellung primär zuständig, ja, oder wir im Schulamt. Aber wofür ich sehr plädiere, ist, dass man die jungen Menschen in den Vorabschlussklassen zum Beispiel, so wie man das immer bei beruflicher Orientierung macht, dass man sie motiviert, dass man auch speziell diese jungen Menschen anspricht, die andere Wurzeln haben. Weil ich viel durch Schulen komme, also nicht nur durch meinen Beruf, sondern auch durch meine Lesungen und mit Vorträgen. Und dann kommen junge Menschen auf mich zu und sagen, Mensch, ich hätte auch eigentlich eigentlich sehr viel Freude daran, Lehrkraft zu werden. Aber ich bin schwarz und man sieht mich doch da gar nicht. Aber jetzt, wo ich sie sehe, jetzt mache ich das. Ja? Also bin ich wirklich der Meinung, wir müssen die jungen Leute animieren. Mhm. Und es gibt Bundesländer, die das in anderen Berufen machen. Also Nordrhein-Westfalen hat das im Bereich der Polizei gemacht. Ja? Und so können wir das auch im Bereich des Lehramts machen. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie waren Deutschlands erste schwarze Frau im Amt einer Schulamtsdirektorin. Das war 2020. Ist das heute noch so? Ja, ich trage diesen Titel mit Stolz. Ja? Wissen Sie, wenn ich dadurch erreiche, dass ich junge Menschen animiere, in diesen Bildungsberuf zu gehen, dann habe ich dieses Prädikat sehr gerne, ja, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich auch stolz drauf, denn irgendwer muss ja mal anfangen. Genau, damit. Aber es wäre eben schön, wenn es nicht bei diesem Anfang bliebe, sondern eben einfach mal weiterginge. Ja, das glaube ich, ne? Wird es aber. Ja. Das glaube ich, ja. Das ist, ja, doch. Spüren Veränderungen, also dass nicht mehr ganz so erstaunt geguckt wird, wer Sie denn sind und dass Sie das Amt bekleiden? Doch, das wird immer noch. Und ich glaube, es wird auch dauern, bis jetzt jemand vielleicht in diesen Posten kommt. Aber ich kriege ja viel Post und viel Nachrichten eben von jungen Menschen mit anderen Wurzeln, die sagen, ich gehe jetzt auch ganz bewusst in diesen LehrerInnenberuf. Ja, und das ist doch was Schönes. Da ein Beispiel zu sein, ein Vorbild, ist natürlich was Schönes. Natürlich, die Kompetenz ist immer das A und O. Also viele sagen dann, ja, aber die müssen doch kompetent sein. Ja, selbstverständlich müssen sie das. Das ist das Erste. Ja. Florence Brokowski-Schekete ist unser Gast und ist 1967 in Hamburg geboren. Ihre Eltern waren fürs Studium aus Nigeria nach Deutschland gekommen und haben festgestellt, das Studium und Kind unter einen Hut zu bringen, fernab der Familie, sehr, sehr schwierig ist. Und haben dann ihr Kind zu einer Pflegemutter gegeben. Dort sind Sie, Frau Brokowski-Schekete, aufgewachsen. Ich greife jetzt mal vor, der Nachname Brokowski ist tatsächlich, spricht für die enge Bindung an Ihre Pflegemutter. Das ist der Name Ihrer Pflegemutter, nicht wahr? Den Sie angenommen haben. Also enge Bindung, die hatten Sie dann zu Ihrer Pflegemutter. Ja, also es wird gesagt, dass ich nach einer Stunde Mama zu ihr gesagt haben soll, nachdem ich dort hingebracht wurde mit knapp 2. Und ich denke, das war einfach, weil wirklich die Atmosphäre bei ihr eine ruhige war, eine sehr warme Atmosphäre, sehr herzlich, sehr liebevoll. Etwas, was ich leider eben die 2 Jahre bis dahin so nicht erlebt habe. Nicht, weil die Menschen, bei denen ich war, nicht liebevoll waren, das kann ich nicht beurteilen, aber es war immer ein Hin und Her. Mhm. Ja. Und bei ihr war wohl dieses Gefühl des Ankommens. Was war das für eine Frau? Naja, meine Mami, Jahrgang 24, selber Geflüchtete, wie man heute sagen würde. Sie kam aus Stettin, ist mit ihrer Familie nach Buxtehude geflüchtet, war alleinstehend, sie war selbstständige Schneiderin und ja, sie war eine sehr korrekte Frau, sprach wirklich ein ganz geschliffenes Hochdeutsch, ja. Sie konnte Berlinern, wenn sie wollte, aber sie sprach ein ganz perfektes, geschliffenes Hochdeutsch und war sehr gläubig. Und ja, hat mich sehr beschützt und hat sehr viel Zeit auch in mich investiert. Mhm. Haben Sie Ihren Eltern das jemals übel genommen, dass Sie sie weggegeben haben? Um Gottes Willen, nein, das ist das Beste, was sie machen konnten. Mhm. Weil ich war immer froh, wenn meine Eltern nicht da waren und mich nicht in irgendeiner Form belästigten. Meine Eltern waren leider wirklich störend in unserer Idylle, ja, und hatten auch nicht diese Liebe und diese Wärme und diese Zuneigung. Mein Vater fand ich in irgendeiner Form cool, weil er ein bisschen lässiger war als meine leibliche Mutter. Aber nein, das habe ich denen nie übel genommen. Also Buxtehude stand für Nähe, Sicherheit. Und dann sind die Eltern eben als Störfaktor auch tatsächlich in einer Art und Weise eingebrochen, als sie 9 Jahre alt waren. Beschlossen sie nämlich zusammen, die ganze Familie zusammen, es waren noch andere Geschwister geboren, nach Nigeria zurückzugehen. Ja. Dann also Lagos als 9-Jährige, Buxtehuderin sozusagen. Ja. Das war ein Schock. Das war nicht nur ein Schock. Also ich denke, wenn meine Mami mitgekommen wäre, dann wäre das für mich einfach ein, okay, wir ziehen woanders hin. Aber das Schlimmste war nicht, dass es Lagos war. Das Schlimmste war, dass ich nicht mehr bei meiner Mami war. Ja, das war wirklich schlimm. Und bei den Menschen, die für mich eine Familie waren. Und dann war es tatsächlich so, dass ich in Lagos gelernt habe, dass Fremdsein nicht nur was mit der Hautfarbe zu tun haben muss. Denn da war waren Sie ja dort war ich eigentlich nicht mehr fremd. Nein, also beziehungsweise also von außen her nicht. Ja? Dort war ich ein Kind, was aussah wie die Mehrheitsgesellschaft. Da ich aber weiß und deutsch sozialisiert bin durch meine Mama, galt ich dort als die Fremde. Und man hat dort Oibo Pepe hinter mir hergerufen. Und das ist etwas, was man Weißen hinterhergerufen hat. Ja? Also ich war dort die Weiße. Also das heißt, die ganze Art, wie Sie sich benommen haben, wie Sie sich gegeben haben, war dann eben doch auffällig, dass Sie eben, Absolut. Also das haben die Leute gemerkt, dass ich eben nicht eine von Ihnen bin, abgesehen von der deutschen Sprache, die ich sprach. Ich konnte ja weder, also Englisch, so ein paar Brocken, aber Yoruba, die Stammessprache meiner Eltern, die habe ich ja nicht gesprochen. Und ich bin auf eine deutsche Schule gegangen und das haben die Leute ja auch gesehen. Ich wurde von einem Bus abgeholt, auf dem eben Deutsche Schule Lagos stand, ja. Und ich habe mich auch ganz anders verhalten. Ich konnte viele Dinge nicht, die dort die Kinder schon konnten. Und ihre Eltern und die große Familie, die da war, konnte keine Brücke sein? Nein, nein. Das war in unserer Familie nicht üblich, dass man Emotionen zeigte, dass man traurig ist, dass man Heimweh haben durfte. Nein, ich sage immer, sobald ein Kind laufen kann, konnte es helfen und konnte es mitarbeiten. Also diese Liebe, diese Wärme, dieses Drücken, was ich heute noch mache, ich habe ein großes Kind und wenn das kommt und mich besucht, dann wird er erstmal geknuddelt, ja. Ich muss zwar hochreichen, weil er größer ist als ich, aber das ist in unserer Familie ganz normal, aber nicht in meiner Herkunftsfamilie. Ja. Zog sich diese Zeit, die wirklich schwierig war für Sie, über 2-3 Jahre, glaube ich? 3,5 Jahre. Und Sie hatten sich einer Lehrerin anvertraut, eigentlich durch einen Aufsatz, in dem Sie ganz offen von Ihren Gefühlen gesprochen haben. Und diese Lehrerin hat einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht. Sie hat sich an die Eltern gewandt und hat von ihrem Unglück erzählt. Und Ihre Eltern wiederum haben einen auch sehr großen Schritt gemacht. Ja, sie haben einen großen Schritt gemacht, der aber nicht ganz uneigennützig war. Sie haben sie nämlich wieder nach Deutschland gehen lassen. Ja, es ist gut, dass Sie das gleich so einhaken. Also ich habe das Stereotyp im Kopf, Eltern wollen sich nicht von ihrem Kind trennen und das ist ein großer Schritt, das Kind wegzugeben und Sie haben es anders erlebt. Man muss dazu sagen, meine Eltern haben zwar in Deutschland studiert, aber es war jetzt nicht so, dass sie in Nigeria Expatriates waren, ja, und das große Geld verdient haben. Und ich war ein teures Kind. Die Schule war sehr teuer. Warum haben sie sich auf die deutsche Schule gegeben? Naja, weil ich von den Kindern, sie hatten schon eine Tochter in Nigeria, die hatten sie dort gelassen und die hat sie praktisch erst nach 12 Jahren wiedergesehen. Und ich war die Einzige, die schon so weit in der deutschen Bildung war. Mhm. Und wenn ich dann weiter die deutsche Bildung durchlaufen habe und auch Abitur gemacht hätte, was ohne Diskussion eben der Wunsch meiner Eltern war, und Medizin studiert hätte, was ebenfalls ohne Diskussion der Wunsch meines Vaters gewesen wäre, dann hätte ich hier in Deutschland eben studieren können und hätte Geld verdient und hätte alle meine Geschwister nachgeholt. So ist es üblich. Und deswegen haben Sie auch eben die Augen so ein bisschen verdreht, als ich gesagt habe, einen großen Schritt gemacht und sie weggegeben. Ja, also Sie waren dann wieder zurück bei Ihrer Pflegemutter, die, wie Sie auch gesagt haben, ja selbstständig wenig verdient. Mhm. Sie dann mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus. Mhm. Sie haben ganz schnell gelernt, auf Ämtern immer um den Aufenthalt zu bemühen, als Sie alt genug waren. Ja. Das stelle ich mir als einen wahnsinnigen Druck vor, der da auf Ihnen lastete. Ja, es war auch ein Druck. Es war auch ein Druck, der in meiner Bildungsbiografie sich widerspiegelte. Ich musste gute Noten schreiben. Ich musste Abitur machen. Ich wollte eigentlich Stewardess werden. Und dann wurde mir in dem Ausländeramt gesagt, nö, dafür brauchen wir Sie hier in Deutschland nicht. Sie müssen einen Beruf ausüben, O-Ton, bei dem Sie keinen Deutschen einen Arbeitsplatz wegnehmen. Also war die Not für mich groß, weil ich gedacht, oh Gott, was studiere ich denn jetzt? Ich will doch fliegen. Ja, also da waren viele Erwartungen, die ich erfüllen musste. Im Nachgang ist es gut. Also ich klage nicht über mein Leben. Ganz im Gegenteil. Es sollte alles so sein und ich bin eine sehr glückliche und zufriedene Person. Sie sind in einer rein weißen Gesellschaft aufgewachsen und suchten nach Vorbildern, die es eben nicht gab. Und da war so ein Star wie Tina Turner, war das für Sie? Ja, etwas später, also als ich klein war oder jünger war, ja, da gab es wirklich nichts. Und dann später kam die Gruppe Boney M. Da hat mich sehr beeindruckt, wie die ihre Frisuren machen. Ja, weil da wusste ich auch immer nie, wie gehe ich da richtig mit meinen Haaren um. Und Tina Turner ist für mich eine Wahnsinnsfrau. Einfach, wenn man ihre Biografie kennt, wenn man weiß, was sie durch durchlebt hat, wenn man weiß, wie sie da wirklich wie Phönix aus der Asche gestiegen ist und dann auch ein sehr versöhnliches Leben gelebt hat. Sie könnte ja hassen, wenn sie wollte, aber ich habe viele Interviews gehört und sie hat es nicht getan. Das ist mir eben aber auch schon aufgefallen. Ich habe sie nach dem Druck gefragt, der in ihrer Kindheit, Jugend geherrscht haben muss. Mhm. Und sie sagen, ja, stimmt, aber von jetzt aus betrachtet war alles richtig. Ja. Ich habe ein Buch bei Ihnen in dem Buch, Mist, die verstehen mich ja. Übrigens, Mist, die verstehen mich ja. Mist, die versteht mich ja. Die versteht mich ja, genau, natürlich. Mhm. Nicht, Sie sagen das ja nicht, sondern Ihre Umwelt. Hat den Satz mal jemand gesagt, Mist, die versteht mich ja? Ja, 2018 in Heidelberg hat ein Mann nicht geglaubt, dass ich die Gruppe verstehe, und die haben geredet und ich habe dann was gesagt und er drehte sich um und sagte etwas anderes als Mist. Ich habe es dann etwas abgemildert und sagte eben, die versteht mich ja, und war ganz entsetzt. Ja. Also in diesem Buch, wo Sie Ihr Leben beschreiben, habe ich einen Satz gefunden, den ich so schon bemerkenswert fand, und zwar, mein Äußeres war für die Umwelt mühevoll. Ja. Was meinen Sie damit? Mhm. Was haben Sie da erlebt? Es ist letztendlich bis heute so, wenn man irgendwo auftritt, und da meine ich jetzt nicht auftreten als Veranstaltung, sondern man kommt irgendwo hin und man ist die einzige schwarze Person, die einzige Person, die eben nicht weiß ist, ist es für die Umgebung unter Umständen anstrengend. Wie gehe ich mit der Person um? Was sage ich? Was darf ich nicht sagen? Das ist doch nicht Ihr Problem eigentlich. Ja, nein, aber ich bin... Das erschüttert mich so, dass Sie das Problem, also meinetwegen mein Problem oder das Problem der Umwelt, dass Sie das so mitdenken, das finde ich schon. Ja, ich bin so aufgewachsen. Also dadurch, dass ich eben in einer komplett weißen Umgebung aufgewachsen bin und auch meine Mami ja eben dann weiß war, bin ich so mehr perspektivisch aufgewachsen. Und das ist aber etwas, was mir sehr hilft in den Situationen, dass ich immer gucken kann, was die Perspektive des anderen sein könnte, um dann ja gewisse Brücken auch zu bauen. Aber man muss vorsichtig sein, weil ich bin auch nicht dazu da, wenn jemand anderes mich verletzt, ihm mein Pflaster zu geben. Also so weit geht es eben nicht, weil dieser Satz geht nämlich auch noch weiter, und das hat mich dann auch wieder beruhigt. Mein Äußeres war für die Umwelt mühevoll. Ich beanspruchte etwas, das eigentlich Ihnen gehörte, Ihr selbstverständliches weißes Leben. Also spricht auch für ein gesundes Selbstbewusstsein, dass Sie da nämlich auch was beansprucht haben. Mhm. Ne? Sie haben vorhin gesagt, ich habe dann immer das Prädikat bekommen, erste schwarze Lehrkraft zum Beispiel. Mhm. Sie haben sicher auch Diskriminierung erfahren. Aber natürlich habe ich Diskriminierung erfahren. Ich erinnere mich gut, als ich mein Referendariat fertig gemacht habe und mein Zeugnis abholen wollte, zweites Staatsexamenszeugnis, und die Seminarleiterin damals, es war in Hessen, mir das Zeugnis übergab mit dem Satz, ihre Kompetenz ist die einer Putzfrau wert. Ich weiß leider nicht, ob die Dame noch lebt. Ich würde ihr sehr gerne meine drei Bücher schicken. Ja. Es zog sich auch durch. Also ich habe immer wieder auch im beruflichen Kontext natürlich auch Diskriminierung erlebt. Damit muss man dann zurechtkommen. Ja. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Häufiger vielleicht, genau. Haben Sie sich selbstständig gemacht. Sie sind in die Selbstständigkeit gewechselt. Das hatte den Grund, dass einfach Lehrermangel noch ein Fremdwort war, dass Stellen auch durchaus schwierig, also Sie die Stellen nicht bekommen haben, die Sie in Ihrer Situation, nämlich als alleinerziehende Mutter, gebraucht hätten. Sie haben sich selbstständig gemacht und eine Agentur gegründet, FBS, für interkulturelle Kommunikation. Das war den eigenen Erfahrungen geschuldet wahrscheinlich auch. Ne? Sie konnten da viel einbringen. Ja, und es war auch erstmal so diese Frage, okay, es gibt keine Lehrerinnenstelle für mich, beziehungsweise die es gegeben hätte, das kam nicht in Frage. Was mache ich jetzt? Und entweder setze ich mich hin und bedauere mich selber. Gehe zum Arbeitsamt und finde alles ganz schrecklich. Oder ich überlege, was für Kompetenzen habe ich? Und ich habe mit Deutsch und Englisch schon mal sprachliche Kompetenzen. Ich rede gerne. Und ich glaube auch nicht so ganz schlecht. Und dann dachte ich, gut, was kann ich damit machen? Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Es war so eine befreiende Zeit. Da gab es nichts von wegen Diskriminierung oder so. Es war einfach eine ganz tolle Zeit. Und trotzdem sind Sie zurückgegangen ins System Schule. Ja. Warum? Ganz bewusst, weil ich habe ja viel in Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, in großen, großen Firmen. Und ich bin Grund- und Hauptschulpädagogin damals gewesen mit Schwerpunkt Hauptschule. Und ich hatte mir dann gesagt, das, was ich in den Firmen gelernt habe, was die Firmen mir auch deutlich gemacht haben, was die Auszubildenden mitbringen sollen, das kann ich jetzt zurück in die Schule geben und kann für meine Hauptschüler und Hauptschülerinnen genau denen das geben. Und ich bin eine Vollblut-Hauptschullehrerin. Ich liebe diese Jugendlichen und ich liebe es, sie einfach lebensfähig zu machen. ihre Schülerinnen und Schüler lebensfähig machen. Aus vermeintlichen Problemen lösbare Herausforderungen formen. Das hat sich Florence Prokofsky-Schekete als Lebensziel gesetzt. Über Buxtehude, Lagos und Heidelberg führte ihr Weg in die Position der ersten schwarzen Schulamtsdirektorin. Über Rückschritte, Chancen und ihre Liebe zur Arbeit hat Florence Prokofsky-Schekete mit Katrin Heise gesprochen. Ihre Geschichte zeigt, wie unser Denkfabrik-Motto »Machen statt meckern« ganz persönlich wirken kann. Wer sich in der Politik beteiligen will, fragt sich zuerst, wo und wie anfangen. Zwar gibt es aktives und passives Wahlrecht, genauso wie Vereine, Parteien oder Ehrenämter, bei denen alle mitmachen können, aber Volksabstimmungen auf Bundesebene, die sind weiterhin eher die Ausnahme. Zuletzt haben einige Volksbegehren auf Landesebene durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. So hat sich Hamburg beim sogenannten Zukunftsentscheid für einen besseren Klimaschutz in diesem Jahr ausgesprochen. Und in der Hauptstadt war zuletzt die Initiative mit dem Slogan »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« erfolgreich. Ein weiterer Volksentscheid steht allerdings noch aus. Für mehr Volksabstimmungen wirbt ein weißer Doppeldeckerbus, der von Februar bis November durchs Land fährt. Der sogenannte Omnibus für direkte Demokratie. Ein Wagen für alle sozusagen. Ralf Gerstenberg hat den Bus für seine Reportage in Cottbus begleitet. Ein Nachmittag in Cottbus. Auf dem Altmarkt steht ein weißer Doppelstockbus mit der Aufschrift Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland. An einem Stehtisch davor ein weißhaariger Mann in einem pinken Leinengewand. Werner Küppers ist seit 24 Jahren mit dem Omnibus unterwegs, um Land auf, Land ab für bundesweite Volksabstimmungen zu werben. Ich lebe auch in diesem Omnibus. Ich bin in 100 Städten im Jahr. Wir sind eine Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass wir eben mehr tun können als Parteien wählen. Also, dass wir nicht unsere Stimme abgeben, sondern unsere Stimme einsetzen, in dem Sinn, dass wir über einzelne Sachfragen tatsächlich entscheiden. Die Bürgerinitiative Omnibus für direkte Demokratie geht zurück auf die Idee einer sozialen Plastik des Künstlers Josef Beuys. Demnach sei das größte Kunstwerk das Gemeinwesen, das jeder Mensch konstruktiv und kreativ mitgestalten könne. Das direktdemokratische Gestaltungsinstrument dafür sei die Volksabstimmung, meint Werner Küppers. Das sei auch im Grundgesetz ausdrücklich so vorgesehen. Dort heißt es, alle Staatsgewalt werde vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Die Wahlen sind geregelt durch ein Gesetz, die Abstimmungen sind ungeregelt. Noch nirgendwo haben Parteien Abstimmungsrechte eingeführt. Warum sollten die das tun? Also haben wir uns mit Schweizer Freunden und Verfassungsjuristen zusammengesetzt und haben einen Vorschlag ausgearbeitet, wie das in einem dreistufigen Verfahren geregelt werden könnte, und machen eine Art Volksabstimmung über die Volksabstimmung. Sammeln Unterschriften, sprechen mit den Menschen darüber, erklären ihnen, was direkte Demokratie überhaupt ist. Das dreistufige Verfahren, von dem Werner Küppers spricht, ist wie folgt geregelt. Über eine Volksinitiative kann von jedem Bürger, jeder Bürgerin ein Vorschlag zur Abstimmung gebracht werden. Damit sich der Bundestag damit beschäftigt, sind 100.000 Unterschriften notwendig. Lehnt der Bundestag den Vorschlag ab, kann innerhalb von 18 Monaten ein Volksbegehren beantragt werden, für das innerhalb von 9 Monaten 1 Million Unterschriften gesammelt werden müssen. Wird der Vorschlag vom Bundestag wiederum abgelehnt, kommt es zum Volksentscheid. Bundesweite Volksabstimmungen können derzeit jedoch ausschließlich zur Neugliederung des Bundesgebietes angestoßen werden. Das wollen Werner Küppers und die Initiative Omnibus für direkte Demokratie ändern. Wir sind jetzt schon öfter mit Hunderttausenden von Unterschriften nach Berlin gefahren und haben in öffentlichen Aktionen den Parteien diese Unterschriften überreicht. Daraufhin haben dann alle Parteien außer der CDU eigene Vorschläge zu diesem Thema in ihre Parteiprogramme aufgenommen. Auch dank der spendenfinanzierten Aufklärungsarbeit der Omnibus-Initiative ist es mittlerweile gelungen, Instrumente direkter Demokratie in den Landesverfassungen der einzelnen Bundesländer zu verankern. Mittlerweile haben mehr als 9000 Bürgerbegehren in Städten und Gemeinden stattgefunden und über 100 landesweite Volksabstimmungen. Von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt, sagt Werner Köppers. Nur wenn mal was ganz Ungewöhnliches passiert. Und sowas Ungewöhnliches ist wiederum in Bayern passiert. Kurz vor Corona haben die Bayern sich ein neues Naturschutzgesetz per Volksabstimmung gegeben. Und da haben sich in München solche Schlangen vor den Rathäusern gebildet und es war eine regelrechte Volksfeststimmung. Das ging dann durch die Medien unter dem Namen Bienenvolksbegehren. Das haben also viele mitgekriegt. Auch der Berliner Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen von 2021 ging durch die Medien. Damals hatten sich 59,1% der Wähler, also über 1 Million Menschen, für die Vergesellschaftung der großen profitorientierten Wohnungsunternehmen ihrer Stadt ausgesprochen. Der Berliner Senat hat den Willen der Bevölkerungsmehrheit jedoch bis heute nicht umgesetzt. Der Entscheid hatte einen entscheidenden Fehler, sagt Werner Küppers. Er war rechtlich nicht bindend. Man muss einen Gesetzesvorschlag haben, einen konkreten Gesetzesvorschlag. Also wenn man da so ein bisschen drin ist, dann kennt man natürlich all diese Fragwürdigkeiten und die Manöver der Parteien und so. In Cottbus auf dem Altmarkt scheint das Interesse an direkter Demokratie an diesem Nachmittag nicht besonders groß zu sein. Die Menschen sitzen in Cafés oder laufen mit Einkaufstüten durch die Straßen. Werner Küppers steht vor seinem Omnibus, raucht eine Zigarette und nimmt's gelassen. Also manchmal komme ich in Städte und da passiert äußerlich gesehen gar nichts. Und wenn dann jemand von uns einkaufen geht, stellt er fest, dass überall über den Omnibus geredet wird. In Ostdeutschland gäbe es durchaus Interesse an direkter Demokratie, meint Werner Küppers. Gerade dort. Gleich nach dem Mauerfall sei die Bürgerinitiative mit dem Omnibus in den Osten gefahren. Und wir haben mit dem neuen Forum und mit den runden Tischen zusammengearbeitet und haben vor allen Dingen mit dafür gesorgt, dass in die Verfassungen der neuen Bundesländer eben die direkte Demokratie, Volksabstimmung gleich mit aufgenommen wurden. Und es ist tatsächlich so, dass in Thüringen zum Beispiel schon mehr direkte Demokratie stattgefunden hat als in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und so. Das Spannendste ist, dass viele mit so einer Idee ankommen von wegen, und wie kann ich euch jetzt einordnen? Seid ihr jetzt rechts, seid ihr jetzt links? Auch Pia fährt seit ihrem Schulabschluss 2018 immer wieder als Praktikantin mit dem Omnibus durchs Land. Und dann ist es erstmal so ein Moment von Inhalten, nein, wir gehören eigentlich nirgendwo hin, sondern wir kommen einfach nur mal gerade als Menschen ins Gespräch. Mit den Menschen ins Gespräch kommen, über Formen direkter Demokratie informieren, aber auch miteinander klarkommen im Team. Das seien so die täglichen Herausforderungen, meint Werner Küppers. Ganz abgesehen vom defekten Auspuff und den Geldmitteln, die jedes Jahr beschafft werden müssen, um den Bus und die Sache weiter ins Rollen zu bringen. Werner Küppers ist mit seinem Omnibus für direkte Demokratie das halbe Jahr in Deutschland unterwegs. Zuletzt war er aber per PEDIS zu Gast in einer Diskussionsrunde zur Deutschlandfunk-Denkfabrik, zu hören in der dritten Stunde dieser langen Nacht über Machen statt Meckern, was passiert, wenn alle mit anpacken. Und nach ein paar Takten Musik schauen wir zurück auf unsere Sommertour. Elfenbeinturm. Das könnte wohl denken, wer den über 100 Meter hohen Funkhausturm entdeckt im Süden Kölns, in dem ich hier gerade hinter einem Mikrofon sitze. Da tut ein Tapetenwechsel zwischendurch gut. Denn mit Menschen reden statt über sie, das ist schon immer eine gute Idee gewesen. Also hat unser Reporter Markus Wolf seinen Rucksack gepackt, den Ü-Wagen gestartet und ist durch Deutschland gefahren. Von Bayern nach Rheinland-Pfalz über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Dort hat er auf Marktplätzen mit Menschen gesprochen, welche Themen ihren Alltag bewegen. Und er hat unsere Korrespondenten getroffen, die ihm von besonderen Projekten erzählt haben. Da ist zum Beispiel Jagsheim, eine kleine Gemeinde im niedersächsischen Grenzgebiet zu Sachsen-Anhalt. Wie überall in Deutschland beobachten wir auch hier eine alternde Gesellschaft, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie wollen wir im Alter leben? Als das Pflegeheim schließt, geraten viele Pläne ins Wanken. Da hat ein Unternehmer die zündende Idee. Senioren-WG statt Altersheim. Wie das Ganze funktioniert. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war mit dem Mikrofon dabei. Bereit? Cornelia Henke wirft den rosafarbenen Ball in die Runde. Der kommt zurück, von den Seniorinnen und Senioren im Stuhlkreis mal mehr, mal weniger energisch geworfen. Und mal rollt der Ball auch an den Stühlen und Rollatoren vorbei in den Gang. Jeden Tag wird im Foyer im ersten Stock des Hauses hier Gymnastik angeboten. Und jeden Tag versucht Helene Otto dabei zu sein. Also ich kann mich noch ganz gut bewegen, das Einzige, ich kriege den Arm nicht mehr so hoch. Das mag man denn bei Gymnastik, das geht nicht. Helene Otto ist in Schlesien zur Welt gekommen, kommt nach dem Krieg in den Landkreis Helmstedt. Heiratet, bekommt Kinder, ihr Mann stirbt. Mein Haus habe ich verkauft. Meine Kinder wollten nicht, weil sie alle selber Grundstücke haben. Wo sollte ich denn hin? Kindern zur Last fallen, das will ich nicht. Mit ihren 96 Jahren lebt Helene Otto jetzt in einer Wohngemeinschaft mit 11 anderen Seniorinnen und Senioren. 3 dieser Wohngruppen gibt es im Haus. Die Bewohner haben ihre eigenen Zimmer mit Bad, die Gemeinschaftsküche und einen Essraum teilen sie sich. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst und kommen quasi zu denen in die Wohnungen. Erklärt Teamleitung Mareike Hochgräber das Konzept der Pflege-WG. Sie und ihr Team sind vor Ort und immer für die Bewohner und Bewohnerinnen da. Die haben ihre eigenen Wohnungen, wo sie sich zurückziehen können. Der Unterschied ist auch, dass sie ihren Tagesablauf eigentlich komplett selbst gestalten können. In den Wohngemeinschaften wohnen Kunden und eben keine Patienten, betont Hochgräber. Die Bewohner essen gemeinsam. Wer das nicht will oder sich nicht wohlfühlt, kann auch auf dem Zimmer essen. Jeden Tag bietet das Team nicht nur Pflege und Unterstützung, sondern auch Bewegung, Gesang und andere Unterhaltung. Wenn was angeboten wird, ich mache alles gerne mit. Gedächtnistraining mache ich gerne mit. Stadt, Land, Fluss haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, habe ich auch immer gerne gemacht, wo man so ein bisschen beansprucht wird. Helene Otto und die anderen Damen und auch die wenigen Herren, die hier wohnen, sind viel unterwegs. Mit dem Rollator spazieren sie durch Jagsheim, mit einem Kleinbus unternehmen sie gemeinsam Ausflüge in die Stadt, den Tierpark oder sie lassen sich zum Kaffeetrinken fahren. Neulich sind 5 der WG-Bewohnerinnen sogar in den Urlaub gestartet. Wir hatten ja auch eine Rollstuhlfahrerin dabei, die anderen sind mit Rollator gelaufen. Annalena Patzelt ist eine der Pflegekräfte, die mit im Harzurlaub war. Da musste man natürlich ein bisschen gucken, was man macht und wo man hin kann. Aber tatsächlich haben wir jeden Tag einen schönen Ausflug gemacht, wenn nicht sogar 2. Waren alle zufrieden. Die 22-Jährige hat erst vor wenigen Monaten angefangen, hier zu arbeiten. Zuvor war sie nach der Ausbildung in einem klassischen Pflegeheim tätig. Wir haben Zeit, uns um die Klienten zu kümmern. Wir haben Zeit, um auf Wünsche einzugehen. Halt ganz anders als in einem Pflegeheim. Da hat man einen strikten Ablaufplan. Alle müssen morgens gewaschen werden. Und wir können hier wirklich auf Wünsche eingehen. Wir haben Zeit, auch die Ressourcen zu fördern. Beim Sport oder bei individuellen Interessen. Hanna Kebernick etwa liebt Pflanzen und auch den Garten hinterm Haus. Nach einem Sturz bleibt sie heute auf ihrem Zimmer. Auf dem Balkon davor leuchten Tagetes. Dahinter geht der Blick über die Felder und Hügel. Aber sonst gehe ich mit einer Bekannten hier in den Garten und wir gucken und schauen und ach, ist aber wieder schön geworden. Ich habe eine kleine Schere bekommen und da muss ich abschneiden und da muss ich abschneiden. Aber nur das Verwelkte, damit es auch ein bisschen schön unten aussieht. Unten im Garten steht Betreuerin und Pflegerin Cornelia Henke. Sie kennt diesen Ort bereits seit vielen Jahrzehnten. Henke ist im 1000-Seelendorf Jagsheim aufgewachsen und hat im Haus am Heseberg gearbeitet, als es noch eine Pflegeeinrichtung war. Der Betreiber kündigte 2023 nach einer Insolvenz den Angestellten und den Bewohnern. Und das Schlimme war, wir haben ja erlebt, wie jeder Einzelne hier ausgezogen ist. Und das war doppelt schwer. Also es war eine extreme Belastung gewesen. Die Lieben, die hier schon 10 Jahre gewohnt haben, die sich hier trennen mussten, also endlich entwurzelt wurden wieder, wie sie dann eingestiegen sind, also da gab es sehr viele Tränen. Heute können wieder Menschen, die zu Hause nicht mehr leben können oder wollen, ihren Lebensabend in Jerxheim verbringen. Zu verdanken ist das Lars Fritzicki, einem Unternehmer aus der Region. Er hatte die Idee, im ehemaligen Pflegeheim Senioren-WGs einzurichten, mit weniger Personal, und investierte in den Umbau. So konnten nicht nur BewohnerInnen zurückkommen, auch Cornelia Henke konnte den Job in ihrem Heimatdorf behalten. Für viele im Dorf ein wichtiges Signal. Weil viele in Jerxheim, die wollten einfach ihren letzten Lebensabend hier erleben. Das war für sie klar. Das stand an erster Stelle. Wenn sie halt, dann kommen sie hierher. Würdig den Lebensabend gestalten. Das ist die Devise in der Senioren-WG im niedersächsischen Jerxheim. Bedürfnisorientiert und in enger Zusammenarbeit zwischen Bewohnern und Pflegekräften. So funktioniert das Konzept. Bastian Brandau hat es Ihnen vorgestellt. Erwärmung schreitet voran und ihre Folgen treffen uns alle schon jetzt. Umso wichtiger ist, dass im Großen und Kleinen nach Lösungen gesucht wird. Wie zum Beispiel in Mörsdorf, bekannt vor allem für seine Hängeseilbrücke für Fußgänger mit dem spektakulären Blick über das ganze Tal, mitten im Hunsrück. Hier entsteht ein Wohngebiet, das so klimafreundlich wie möglich sein soll, Wärmepumpe und nachhaltige Rohstoffe inklusive. Kita und Hort haben hier auch einen festen Platz, genauso wie Begegnungsorte für die verschiedenen Generationen. Von dieser kleinen, wahrgewordenen Utopie, mitten in Rheinland-Pfalz, erzählt Anke Petermann. Nach dem Vorbild alter Hunsrückdörfer hat das örtliche Architekturbüro Wendling das Gemeinschaftszentrum von Mörsdorf konzipiert. Als Dorf im Dorf entsteht es auf einem kommunalen Grundstück am Ortsausgang. Das Baumaterial dafür wächst direkt vor der Haustür, Holz aus dem Mörsdorfer Forst. Die waldreiche Gemeinde ist also gleichzeitig Auftraggeber und Rohstofflieferant. An den Häusern viel Douglasie außen, viel Eiche innen, ohne Chemie und Lack. Wir haben keine Metallbeschlagsteile, das ist innovativer Holzbau, wo man eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln des Holzbaus geht. Das ist unbehandeltes Holz, es bleibt unbehandelt, es darf verwittern, es darf vergrauen und die Vergrauung ist dann der Bewitterungsschutz gleichzeitig. Erklärt Architekt Matthias Wendling. Simon Stuckrad sägt die Hölzer für die Lamellenvordächer. Die verschatten die Kita-Räume, ohne sie zu verdüstern. Ja, mit der Holzfassade, das ist genau das, was wir gerne machen. Wir heißt die Zimmerer und Baufachleute von Live Holzbau, ebenfalls eine örtliche Firma. Die bearbeitet das regional gefällte Holz am Bauplatz. Das spart Transportwege und Kohlendioxid schon im Bauprozess. Aber auch sonst alle anderen Materialien, die im Innenausbau verwendet werden, sind alles nachhaltige Materialien. Wie das Linoleum für die Arbeitsplatten, sagt Matthias Wendling auf dem Weg nach innen zur Besprechung im Rohbau. Elke Herscheid, Architektin bei Wendling, geht gemeinsam mit dem Mörsdorfer Bürgermeister Markus Kirchhoff, der Fachbereichsleiterin Bauen bei der Verbandsgemeinde Castellaun und einem Schreiner ins Detail. Welche Garderobe, welcher Hängeschrank und welcher Wasserspender braucht welche Materialien und kommt wohin? Das Dorf im Dorf soll Kinderbetreuung vom Krippenalter an und einen Mittagstisch für alle Generationen beherbergen. Dann haben wir noch das Ranzenlager, ne? Ranzenlager? Hier, ja, hier rechts. Der Bürgermeister und der Architekt gehen vor. Aha, kommen Sie mit, wir zeigen. Wir haben ja hier noch nicht nur ein Kita, sondern auch ein Hort. Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder. Für diese Hortbetreuung brauchen die Grundschulkinder Plätze, wo sie ihre Ranzen abstellen. Nicht nur die Jüngeren können das. Auch 14-Jährige dürfen den Mörsdorfer Hort noch besuchen. Das war Bürgermeister Kirchhoff wichtig, denn damit schaffen wir es hoffentlich, die Kinder eben, die ja nach der 4. Klasse nach Kasselaun gehen müssen, in die weiterführende Schule, dass die nochmal einen Rückzugsort haben in Mörsdorf und mit ihren Gleichaltrigen und vielleicht jüngeren Geschwisterkindern den restlichen Tag verbringen. Die können dann auch ihre Hausaufgaben hier machen. Das wiederum entlastet viele Eltern, die weite Wege zur Arbeit pendeln und schweißt die Dorfgemeinschaft zusammen. Mörsdorf baut sein Dorfgemeinschaftshaus nicht nur aus nachwachsenden Rohstoffen und mit Wärmepumpe, Solardächern und Holzfaserdämmung energieeffizient. Es löst für die 27 Grundschulkinder auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ein, inklusive Mittagessen. Das kommt in der großen Mensa mit 100 Plätzen auf den Tisch. Ganz toll, findet die 73-jährige Maria Hansen aus dem kleineren Nachbarort Mörz. Wenn hier ältere Leute sind, die dürfen mittags essen gehen, kostet nicht viel. Und die Kinder werden gefördert dadurch, ist das ja ein Pluspunkt. Den bezuschusst das rheinland-pfälzische Innenministerium mit mehr als 900.000 Euro aus der Dorferneuerung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert Solardächer und Wärmepumpe, das rheinland-pfälzische Umweltressort die nachhaltige Bauweise. So kommen mehr als 1 Million Euro Fördergelder zusammen. Gut 4 Millionen müssen die Mörsdorfer aber selbst finanzieren. Geld, das andere Gemeinden in Rheinland-Pfalz niemals aufbringen könnten. Mörsdorf dagegen nimmt mehr als 1 Million Euro jährlich ein an Pacht für 6 Windräder auf Gemeindeflächen und Parkgebühren von Touristen. Die müssen ihre Autos auf einem von 4 Großparkplätzen abstellen, um über die kostenlos zugängliche, spektakuläre Hängeseilbrücke Geierlei zu laufen. Der jahrelange Kampf um diese Brücke hat sich gelohnt, findet Bürgermeister Kirchhoff, ständig erreichbar mit knisterndem Handy in der Tasche. Das Dorf hat einfach eine Zukunft bekommen. Und die Zukunft soll klimagerecht und sozial aussehen. Über eine besondere Neubausiedlung im rheinland-pfälzischen Mörsdorf berichtete unsere Korrespondentin Anke Petermann. Aschersleben ist nicht nur die älteste Stadt Sachsen-Anhalts, sondern auch ein weiterer Stopp auf unserer Sommertour in diesem Jahr. Und hier ist unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach den Spuren jüdischen Lebens nachgegangen. Deren Geschichte geht zurück bis ins Mittelalter im 12. Jahrhundert, erlebt ihre Blütezeit im 19. Jahrhundert, auch mit dem Bau einer Synagoge, und sie wird fast komplett ausgelöscht durch den Nationalsozialismus. Nur fast, weil sich Bürgerinnen und Bürger in Aschersleben dafür engagieren, die Geschichte am Leben zu erhalten. Darunter auch Schülerinnen und Schüler. Sie recherchieren Biografien jüdischer Menschen aus Aschersleben nach, arbeiten zusammen mit dem Stadtmuseum und sie organisieren eigene Rundgänge, die an die jüdische Geschichte der Stadt erinnern. Eine von ihnen ist Rabia Lore Ikim. Also wir beginnen immer am Stephaniumhaus 1 mit dem ersten Stolperstein, und zwar von Hans-Gedeon Hirschfeld. Sagt Rabia Lore Ikim. Die 18-Jährige steht vor dem Gymnasium, in dem sie vor kurzem Abitur gemacht hat. Das Stephaneum ist das älteste Gymnasium Sachsen-Anhalts, rund 700 Jahre alt. Berühmte Leute wie der Künstler Neo Rauch sind hier zur Schule gegangen. Und auch der jüdische Schüler Hans-Gedeon Hirschfeld. Als einer der wenigen Aschersleber Juden hat er die NS-Zeit überlebt, weil seine Familie 1935 nach Palästina ausgewandert ist. Hirschfeld hat dann als Polizist im neuen Staat Israel gearbeitet und dort bis zu seinem Tod 1984 gelebt. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich mich immer mehr mit der jüdischen Geschichte in Aschers Leben befasst habe, ist es natürlich auch sehr interessant, dann zu wissen, okay, wir hatten hier einen jüdischen Schüler an der Schule, der tatsächlich dann noch überlebt hat. Und ja klar, es baut irgendwie eine Verbindung auf, weil man dann dadurch natürlich auch wusste, durch die Schulakten, okay, hier waren Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt und haben gelebt. Rabia Lore Ekim hat vor ein paar Jahren einen Museumsführerlehrgang in Aschers Leben zum Thema Anne Frank gemacht. Das fand sie so interessant, dass sie zusammen mit anderen Schülerinnen Stolperstein-Rundgänge und Workshops über jüdisches Leben gestartet hat. Axel Wiczorek ist der Schulleiter am Stephaneum und berichtet, dass im Zuge der 700-Jahr-Feier des Gymnasiums diesen Frühsommer sich Nachfahren jüdischer Stephaneer gemeldet haben. Wir haben auch immer wieder Anfragen von ehemaligen Schülern oder Familien der Schüler, die bei uns zu irgendeinem Zeitpunkt an der Schule waren. Häufig auch eben mit jüdischer Vergangenheit. Da hatten wir Besucher aus Australien und sonst, also wirklich weltweit. Ausgrenzung und Hass. Das ist kein Kapitel im Geschichtsbuch. In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der rechtsextremen Straftaten an Schulen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Schulleiter Wiczorek in Aschers Leben sagt, dass sein Stephaneum bislang verschont geblieben sei von Straftaten. Sodass wir da wirklich schon ein bisschen in der Wolke leben dürfen. Das ist aber auch schön so, weil ich dann auch andererseits dann denke, aus dieser Wolke heraus kann man natürlich den guten Gedanken immer wieder weitertragen. Und dann, wenn unsere Jugendlichen selbstbewusst genug sind und das Wissen auch weitergeben und mit in ihren Peer-Groups teilen sozusagen, dann kann man aus einer kleinen Zelle sicherlich mal einen großen Baum wachsen lassen. Rabia Lore Ekim, die Abiturientin aus Aschersleben, macht etwa einmal im Monat einen Stolperstein-Rundgang. Mehrfach im Monat gibt sie Workshops an Schulen. Das ist die Familie Spanier. Also die Villa Spanier sehen wir dort drüben. Die 18-Jährige zeigt auf eine imposante ockerfarbene Stadtvilla. In der Reichspogromnacht war das Haus der jüdischen Familie Spanier das erste, das in Aschersleben in Brand gesetzt wurde. Etwa 50 Stolpersteine gibt es in der Stadt, die an jüdische Mitmenschen erinnern. Und heute leben gerade mal 2 bis 3 Juden in Aschersleben. Ansonsten ist die jüdische Gemeinde in Aschersleben heutzutage sehr, sehr niedrig, weil sich die Menschen natürlich verstecken und ihren jüdischen Glauben nicht so ausleben können, wie sie es vielleicht wollen. Warum natürlich? Weil sie wahrscheinlich Angst haben von damals und das zieht sich ja heute noch weiter mit der politischen Lage, die wir zurzeit haben. Sagt Rabia Lore Ekim, die in der Türkei geboren ist, mit 2 Jahren nach Deutschland kam. Aschersleben ist für sie Heimat. Rassismus hat sie hier nie erfahren. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht wirklich türkisch aussehe. Und ich denke auch nicht, dass ich diskriminiert worden wäre, weil, keine Ahnung, also die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, waren immer so, ja, cool, du bist Türkin, wie cool ist das denn? Und dann gleichzeitig noch Deutsche, das fanden sie auch gut. An einem großen Gittertor bleiben wir stehen, dahinter eine kniehohe Steinmauer. Das sind die Überreste der von den Nazis zerstörten Synagoge. Und man sieht halt leider nicht mehr viel. Wir haben auch nicht das Geld, um zu schauen, was es noch so irgendwie vergraben ist bei der Brandschanzung damals. Geld für archäologische Arbeiten an der zerstörten Synagoge ist nicht da. Aber Aufmerksamkeit haben Rabia Lore Ekim und ihre Mitstreiterin Alina Hinz bekommen. Vergangenen Dezember haben sie den ZDF-Ehrenpreis bei Ein Herz für Kinder bekommen. Und sie durften die inzwischen verstorbene jüdische NS-Zeitzeugin Margot Friedländer kennenlernen. Ein beeindruckendes Erlebnis für Rabia Lore Ekim. Und für die 18-Jährige auch ein Auftrag, die Erinnerung an die deutsche Judenvertreibung und Vernichtung wachzuhalten. Es klingt vielleicht blöd, wenn ich sage, dass mich die NS-Zeit interessiert, aber ich versuche, so viele Standpunkte wie möglich zu betrachten. Also auch die psychologische Seite zum Beispiel, wie das aufgekommen ist, alles. Und für mich ist es klar, irgendwie schon eine kleine Verpflichtung, einfach ja, damit weiterzumachen, weil die Menschen einfach informiert bleiben müssen. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass die Menschen Bescheid wissen, was passiert ist, einfach um jedes Menschenleben irgendwie zu schützen oder zu verstehen oder einfach nur schon zu tolerieren. Ein ehrenhafter Auftrag, dem Rabia Lore Ekim in Aschersleben nachgeht. Sie hörten den Beitrag von Niklas Ottersbach. Aschersleben, Mörsdorf und Jerxheim. Das waren nur zwei Eindrücke von unserer Sommertour. Was Reporter Markus Wolf noch auf seiner Reise erlebt hat, welche Menschen und Geschichten ihm im Gedächtnis geblieben sind, die von mehr Machen statt Meckern erzählen, das hören Sie hier im Anschluss. Denn in dieser langen Nacht folgt nun eine Diskussion zum Abschluss unserer diesjährigen Denkfabrik, geleitet von keiner geringeren als der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Neben Markus Wolf empfängt sie Jutta Almendinger, Soziologin und Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin, Mitglied des Ethikrates und Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem über eine Politik des Zusammenhaltens, sowie der Künstler und Aktivist Werner Küppers vom Omnibus für direkte Demokratie. Inspiration zum Mit- und Selbermachen bekommen Sie da. Dranbleiben lohnt sich also, sage ich, antran. Es hat mich gefreut, Sie bis hierher am Mikrofon zu begleiten. Mein Job endet hier. Tschüss und schönes Weiterhören. Machen statt meckern. Unsere Hörer und User haben sich dieses Motto gewählt für dieses Jahr als Motto der Denkfabrik des Deutschlandfunk. Das haben wir umgesetzt im Radio, im Audio, Multimedia online. Und dafür waren wir im Land unterwegs. Und die Unterzeile dieses Mottos, die ist entscheidend. Was passiert, wenn alle mit anpacken? Wie entstehen Ideen? Wie geht Gemeinschaft? Was ermutigt Menschen? Und kann, finde ich ziemlich interessant, diese Frage, kann Demokratie davon lernen? Ist Demokratie lernfähig? Und unsere Gäste an diesem Abend, mit großer Freude, dass sie hier sind, die darf ich Ihnen vorstellen. Wir wollen bilanzieren, aber wir wollen auch ein bisschen vorausschauen. Und wir beginnen bitte mit Jutta Almendinger. Sie dürfen auch gleich widersprechen. Ich fange mal an. Das große Wir ist eines Ihrer Themen. Miteinander reden, sich begegnen, diskursive Räume haben und die zentrale Frage, inwieweit bietet unsere Gesellschaft noch Orte, an denen sich unterschiedliche soziale Kreise treffen. Herzlich willkommen an Jutta Almendinger. Heute in Berlin, von Berlin, und ganz nah bei, sozusagen. Sie können gerne noch mal klatschen. Das lag jetzt bestimmt daran, dass ich überhaupt gar keinen Widerspruch hatte. Nur, dass es dieses große Wir nicht gibt. Aber darüber rede ich. Ich mache mal weiter. Ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. Genau. Ich darf Sie noch weiter vorstellen. Das ist mir auch eine ganz große Ehre und Freude, dass ich das darf. Die Bildungsvorkämpferin ist bei uns zu Gast. Die Bewegerin, die Anpackerin und die Soziologin als Pionierin an der Spitze des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und an der Spitze des Wissenschaftszentrums Berlin, dem größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut in Europa. Und jetzt, liebe Frau Almendinger, in Pension. Ein nicht mehr zeitgemäßer Zustand, sagen Sie selbst. Und Sie arbeiten weiter, Sie lehren weiter, Sie schreiben weiter, Sie sprechen weiter. Und wir freuen uns sehr, dass Sie im Unruhestand hier bei uns sind. Herzlich willkommen. Jetzt würde ich ja gerne widersprechen, aber das tue ich nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber Unruhestand und so etwas finde ich ganz merkwürdig. Aber egal für den Moment. Aber Sie bleiben jetzt mal hier, genau. Und wir ich nehmen, gehe nicht aus Protest, keine genau. Sorge. Und wir nehmen bitte unseren zweiten Gast dazu. Herzlich willkommen an Werner Küppers. Aktivist der direkten Demokratie, seit 25 Jahren unterwegs im Omnibus für direkte Demokratie. Auf dem Bus, der steht jetzt gerade im Winterquartier, da steht Zukunft selber machen. Herzlich willkommen. Ja, das stand mal oben drauf. Jetzt steht da nur noch drauf Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland. Und unten steht der Begriff Volksabstimmung. Und das ist ein 46 Jahre alter Berliner Linienbus, den wir für unsere Zwecke umgebaut haben, der im letzten Jahr die Millionen-Kilometer-Grenze überschritten hat und mit dem wir immer von Ur- Umstellung zu Urumstellung in Deutschland unterwegs sind und in dem ich auch seit 25 Jahren lebe in dieser Zeit. Ich war auch noch nicht fertig und vor allen Dingen wollten wir Sie auch mit Applaus begrüßen. Einer Ihrer Kernsätze in dem Bus, der jetzt im Winterquartier steht, lautet: Wir wollen dafür werben, dass die Bürger ihre Stimme nicht nur irgendwelchen Repräsentanten geben und sie dann 4 bis 5 Jahre machen lassen, ohne weitergehende Kontrolle, sondern dass eine ein Stück weit die Demokratie, dass die Bürger die Demokratie wieder in die Hände, in die eigenen Hände nehmen. Und jetzt haben wir über das Winterquartier schon kurz gesprochen. Dann führe ich noch ein Küppers Motto an. Sie sagen, wir sind die Fortsetzung der Französischen Revolution mit friedlichen Mitteln. Ich bestehe vor allen Dingen auf die zweite Hälfte dieser Aussage. Ja. Herzlich willkommen, lieber Herr Küppers. Und herzlich willkommen, dann sind wir komplett an meinen Kollegen, unseren Kollegen Markus Wolf. Sie waren für alle Programme des Deutschlandfunk in diesem Sommer auf Tour im Land, nicht mit dem Bus, sondern mit dem grünen mobilen Reportagewagen des Teams Deutschlandfunk Nova. Raus aus dem Funkhaus, rein in die Republik. Wir hören gleich bitte von Ihren Erlebnissen, von Ihrer Beute, von unterwegs. Und Sie haben das gemacht dann jeweils mit unseren Inlandskorrespondenten vor Ort. Das waren die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Genau. Und wenn Sie nicht im Bus, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Auto, im Reportagewagen unterwegs sind, dann sind Sie Redakteur, Moderator, Podcast-Host in allen drei Programmen und digitalen Ausspielwegen. Und Sie können Radio und Audio und sind auch Audio-Erfinder. Haben wir Herrn Wolf schon mit Applaus begrüßt? Nein, jetzt. Vor allem Dinger, Bewegerin, Anpackerin, Pionierin, Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Können Sie nicht nur machen, können Sie manchmal auch meckern, Sie selber? Ich kann meckern und ich bin manchmal froh, wenn Leute meckern, muss ich sagen. Bevor sie ganz ruhig sind und überhaupt nichts sagen, bin ich froh, wenn sie mich anmeckern und ich zurückmeckern kann und das Meckern dann erstmal ein bisschen lauter wird, aber dann auch leiser wird und man zu so einem Art von Kompromiss kommt. Ich war ja dieses Jahr auch ganz oft weg. Wir hatten seitens von der Wissenschaftsvereinigung, also Max Planck und Hochschulverband und so etwas, ein Programm, wo wir in die Städte Ostdeutschlands gegangen sind, um mit den Personen zu reden. Und das ist mir sehr, sehr leicht gefallen, muss ich sagen. Denn ich hatte viele Stereotype in mir, dass niemand mit mir sprechen würde, dass niemand mich anmeckern würde. Und von daher doch, das Meckern war mir recht. Und es hat dann immer doch lange Gespräche gegeben, die dann ein bisschen zum Machen führten. Aber das wäre mir in dem Moment gar nicht das Wichtigste gewesen. Okay, aber das war schon der Osten, den Sie da jetzt beschreiben, weil Sie das gerade so betont haben. Denn da kann Herr Küppers auch etwas zu sagen. Wir waren zu Beginn in Gera, in Jena, also in vielen ostdeutschen Städten. Dann waren wir tatsächlich auch in Recklinghausen. Also wir waren, ich kann es auch anders definieren, in AfD-Hochburgen. Ihre Erfahrung, Herr Küppers, wenn ich das richtig rekapituliere, ist ja eine etwas andere. Sie sagen, dass der Osten beispielsweise aufgeschlossener gegenüber direkter Demokratie ist. Ist das so? Ja, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, es gab schon mal einen ersten Omnibus für direkte Demokratie, der von 1987 bis 1994 gefahren ist. Und der dadurch die sogenannte Wiedervereinigung mitbekommen hat und gleich in die neuen Bundesländer gefahren ist. Und wir sind nicht die einzige Initiative, die sich für direkte Demokratie einsetzt, sondern es gibt noch eine Schwesterorganisation, das ist der Verein Mehr Demokratie e.V. Und diese beiden Bürgerinitiativen zusammen, die schon länger das Thema direkte Demokratie auf dem Schirm hatten, sind dann in die neuen Bundesländer sofort gefahren. Ich bin sehr traurig darüber, dass ich damals noch nicht dabei war. Also ich bin erst mit dem zweiten weißen Omnibus für direkte Demokratie unterwegs und haben dafür gesorgt, dass in die neu entstehenden Länderverfassungen gleich Abstimmungsrechte mit aufgenommen wurden. Und das wissen die wenigsten Menschen, aber zum Beispiel in Thüringen hat es schon mehr direkte Demokratie gegeben als in Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und so weiter. Also da hat es schon konkret Volksabstimmungen auf der Landesebene gegeben, die auch erfolgreich waren. Und die Jungfernfahrt, die ich mit dem weißen Omnibus für direkte Demokratie gemacht habe, dass der Anlass war die erste Volksabstimmung in einem der damals neuen Bundesländer. Und bis dahin, ich wollte unbedingt machen und nicht nur sprechen. Und es gab den Plan, diesen zweiten Omnibus zu starten. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, hey, ich kann den eigentlich fahren. Dann musste ich nur noch ein bisschen Prüfung machen, um den Führerschein zu aktualisieren. Und dann war das meine Jungfernfahrt. Also die erste Fahrt war auf der Autobahn A4, die durch Thüringen geht, die damals noch so rauf und runter ging. Und wo dann derjenige, der den ausgebaut hat, irgendwo an einem Parkplatz rangefahren ist und gesagt hat, so, jetzt bist du dran. Und dann ging diese Fahrt los. Und ich muss sagen, dass ich auch jetzt noch sehr gern in den neuen Bundesländern unterwegs bin, in den nicht mehr so neuen. Genau, also das sind Sie ja nun wirklich inzwischen, ne? Nach gut 30 Jahren. Ja. Thüringen nicht, Herr Wolf, aber Sie waren unterwegs in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in Bayern und in Rheinland-Pfalz. Jetzt rekapitulieren Sie mal. Wir sind ja gerade so topografisch unterwegs. Frau Almendinger war auch schon in Recklinghausen. Haben Sie irgendein Ereignis, eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung ist? Also ich würde sagen, schon der erste Stopp in Mörsdorf in Rheinland-Pfalz. Das ist ein ganz kleines Dorf. Ich war noch nie vorher in der Gegend, in der Moselgegend. Meine Eltern kommen selber aus Thüringen und ich habe nicht so viel Kontakt damit gehabt. Und die haben interessanterweise sich irgendwann überlegt, was sie als Attraktion vielleicht gestalten können, um das Dorf ein bisschen attraktiver zu machen, weil relativ viele junge Leute, genau wie in anderen Orten, auch in die mittelgroßen Städte ziehen oder in die Großstädte zum Studieren und haben sich dann irgendwann einfallen lassen, dass sie eine Hängebrücke bauen lassen, natürlich, und sind auch erstmal auf taube Ohren gestoßen, relativ viel Skepsis, haben das aber irgendwann durchbekommen, inklusive Förderung, und jetzt ist das ein riesen Touristenmagnet, inklusive sehr gut besuchten Parkplatz, und über die Parkgebühren finanzieren die jetzt eine Kita und ein Seniorenheim. Das ist natürlich eine fast schon märchenhafte Geschichte, aber das war sehr gut. Und die haben mir dann am Rande erzählt, dass es noch ein Mörsdorf in Thüringen gibt, wo sie dann hingefahren sind, kurz nach der Wende, um mal zu gucken, ob man da eine Art von Städtepartnerschaft oder so aufbaut, die es auch gibt. Und es gibt mehrere Mörsdorfsche Paare auch und gemeinsame Kinder aus dieser spontanen Idee, wo jemand losgefahren ist. Ist das, Frau Almendinger, eine typische Bewegung? Also da ist eine Finanznot, eine Kassennot, es klemmt vorne und hinten und dann packt man mit an und macht statt meckert? Wie würden Sie das sehen? Ich muss jetzt erstmal klar machen, dass das, wovon ich eben so eingangs kurz erzählte, eine ganz andere Intention hatte. Es ging eigentlich davon aus, dass die Menschen in diesen Gegenden nicht mehr in die Politiken Vertrauen haben, eine große Vertrauensnot auch in die Wissenschaft. Und uns ging es wirklich darum, einfach mal ins Sprechen zu kommen. Und die meisten Reaktionen waren zunächst mal die, dass die Leute einfach weitergegangen sind, dass es ganz schwierig war. Ich hatte glücklicherweise von einer ganz alten Studie, die ich mal gemacht hatte, so eine Fühlplatte. Und das müssen Sie sich so vorstellen, das war so ein Karton, so etwas größer als DIN A4, und da war eine Glasfläche, es war so Schmirgelpapier drauf, es war so schöne Wolle. Und wenn ich dann die Leute angesprochen habe und sagte, wie fühlt sich denn jener an, streicheln Sie mal darüber, dann haben das 100 von 100 gemacht. Also nicht konfrontativ, sondern einfach, wie fühlt sich das heute an? Und wenn ich dann die Frage stellte, warum, dann kamen Sorgen, dann kamen Nöte, dann kam, aber wenn man länger mit ihnen sprach, tatsächlich auch dieser Bogen von dem Ausformulieren, was sie störte, manchmal gar nicht so flüssig, wie man sich das denken könnte. Also man hat ja den Eindruck, das sind so festgelegte Personen, das erschien mir nicht der Fall. Und erst dann kam es dann, naja, also wenn dieser Platz früher belebt war, wenn man da sitzen konnte, ohne konsumieren zu können, das war etwas, was ständig kam. Also diese Not zu konsumieren, keine Plätze mehr zu haben, die von ganz unterschiedlichen Leuten da belegt werden, dann können wir doch mal selbst Bänke aufstellen. Also nur, um hier Unterschiede klar zu machen, sonst wären wir, glaube ich, die Initiatoren dieser Bewegung etwas verkrumpelt, wenn Sie das so anhören würden. Zu Ihrer Frage ganz kurz. Ja, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, wenn der Leidensdruck zu groß ist, dass es dann leichter fällt, selbst anzupacken, sich mit anderen zu solidarisieren. Das haben wir während der Corona-Zeit sehr, sehr stark gesehen. In allen möglichen Bereichen haben wir es stark gesehen. Wir haben es aber auch dann gesehen, wenn es beispielsweise um die Elterngeldreform ging, wo man dann plötzlich dachte, na, also wo bleibt man da selbst, wenn es um zu wenige Frauen in hohen Positionen in der Politik ging. Also wenn solche Dinge kamen, dann ließ sich sehr leicht organisieren. Das führte dann zum aktiven Mitmachen und tatsächlich auch zu Erfolgen in der unterschiedlichen, entweder personellen oder gesetzmäßigen Ausstattung. Sie haben beide jetzt ja auch beschrieben, das ist interessant, ob nun fühlend oder ansprechend, ne, wie man miteinander umgeht und wie man auch aufeinander zugeht. Jetzt fragen wir mal unseren Demokratieaktivisten, wie er auf die Menschen zugeht. Also Sie kommen dann mit Ihrem Bus um die Ecke, achten darauf, dass er immer unter den Brücken durchpasst. Genau, und dann stehen Sie da auf dem Parkplatz von Arnstadt in Thüringen. Und dann, was machen Sie dann, damit jemand auch mit Ihnen spricht oder Sie mit dem? Ja, man könnte ja zunächst denken, der Omnibus sei eine Art Infomobil oder Propagandawerkzeug. Aber im Lauf der Jahre, in denen ich jetzt unterwegs bin, habe ich gelernt, dass das Urelement dieser Arbeit, das möglichst intensive, breitbandige Gespräch von Einzelmensch zu Einzelmensch ist. Also dass es eigentlich eine ganz intime Sache ist. Und ich bitte Sie auch übrigens nicht Bus zu sagen, sondern? Denn das heißt Omnibus. Omnibus ist ein lateinischer Ablativ und das heißt für alle, mit allen, durch alle. Und das hat ja einen Hintergrund aus der Kunst. Also ein wichtiger Impulsgeber für unsere Arbeit war der Künstler Josef Beuys, der schon Anfang der 70er Jahre das thematisiert hat, also gesagt hat, was wir hier als Kapital zur Gestaltung unseres Zusammenlebens zur Verfügung haben, das ist nicht etwa Geld, sondern das sind die kreativen Fähigkeiten aller Menschen. Und die brauchen wir auch alle in ihrer ganzen Verschiedenheit. Und für ihn war, er hat dann bei der Documenta 5 1972 in Kassel das zum Inhalt seiner Arbeit gemacht und hat 100 Tage mit dem Kunstpublikum aus der ganzen Welt über seine Idee geredet und für ihn war die direkte Demokratie das logische Werkzeug, wie man dieser Sache näher kommen kann. Und übrigens steht in unserem Grundgesetz seit 1949 im Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Diese beiden Begriffe stehen da gleichwertig nebeneinander die ganze Zeit. Es gibt zu den Wahlen ein Durchführungsgesetz. Zu den Abstimmungen gibt es das bis heute nicht auf der Bundesebene. Und das ist der zentrale Inhalt unserer Arbeit. Und um dafür zu werben, sind wir gar nicht offensiv, sondern der Omnibus wird installiert auch. Manche halten mich für verrückt, weil ich das so genau nehme und den in irgendwelche Bezüge setze, auf den Plätzen, auf denen ich stehe. Und dann öffnet sich ein Gesprächsraum und wir sind offensiv gesprächsbereit. Das heißt, wir laufen nicht den Menschen hinterher, aber wir machen auch nichts anderes. Und das ist dann genau der spannende Moment. Und wenn wir uns dann auch noch, also wenn wir dann auch noch nicht die Menschen be- und schon gar nicht verurteilen, die zu uns kommen, sondern die erstmal kommen lassen und sprechen lassen, dann mache ich zunehmend die Erfahrung, dass ich mit jedem eine Ebene herstellen kann, eine konstruktive Ebene. Und Das ist ein ganz anderes Bild, als man jetzt, wenn man jetzt die Medien hört oder so, was da beschrieben wird, also eine aufgeregte Stimmung und so, kann ich gar nicht berichten. Also, wir reden jetzt nur noch vom Omnibus, ja. Ne? Genau. Ja. Der Omnibus, mit dem Sie unterwegs sind, wenn der jetzt beispielsweise, Herr Wolf, auch auf Ihrer Strecke unterwegs gewesen wäre, wie waren Ihre Begegnungen mit den Menschen? Waren in Morsdorf haben Sie geschildert, ne? Also von der Schulden, vom Schuldenort zum Start-up sozusagen aus eigener Kraft. Wie waren die Menschen zu Wege? Sie haben ja ganz bewusst auch kleinere Orte angefahren, in Hof, in Sachsen-Anhalt. Waren das Menschen, die, wie Herr Küppers es beschreibt, die man nicht holen musste, sondern denen erstmal zuhörte? Oder war da eine gewisse Teilhabe auch automatisch vorhanden? Ja, ich würde sagen, also wir standen ja, das war ja Hochsommer, auf den Marktplätzen und manchmal war es eben zu heiß, dass die Leute wirklich vorbeikommen. Man hat aber auch manchmal gemerkt, dass die Leute, die dann kamen, schon jetzt nicht unbedingt nur konstruktive Ideen haben natürlich, sondern vielleicht auch mal meckern. Das finde ich dann auch gut, weil natürlich nicht jede Stadt perfekt aussieht. Nicht jede Kleinstadt hat eine schöne Innenstadt noch. Und natürlich wissen Leute, die da seit 20 Jahren leben, dass es auch mal besser aussah. Und das fand ich dann eigentlich auch total gut, auch wenn natürlich unser Motto theoretisch was anderes war. Dafür habe ich ja dann andere Projekte besucht und so weiter. Aber und ich habe auch den Eindruck, wenn man dann einfach mal zuhört, dass die Leute dann eigentlich mal kurz Dampf ablassen, man dann aber eigentlich auch eine gute Ebene findet. Das war so mein Eindruck in Weißenfels. Das ist nun auch eine Stadt von, ich glaube, 20.000, 30.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Ehemals, glaube ich, großer Standort der Schuhindustrie. Und gut, im Osten gibt es dann oft noch Geschichten von Deindustrialisierung. Auch viele junge Leute, die weggezogen sind. Also, dass da jetzt nicht immer die Stimmung total super ist, kann ich dann auch nachvollziehen. Und trotzdem gab es da aber, glaube ich, eine Offenheit. Also Teilhabe, vor allem kann beides sein. Kann machen sein, aber eben auch meckern. Ja, wobei ich schon diese zwei Formen verbunden sehe zueinander. Also zunächst mal, das Schlimmste ist für mich, wenn die Leute so in sich zurückgezogen sind, dass sie verhärten, dass sie sich überhaupt nicht mehr mitteilen oder dass sie sich nur noch ihren engsten Stammtischbrüdern mitteilen oder ihrer engsten Familie oder so etwas. Das ist etwas, was ich erwartet habe, auch weil wir ersichtlich, wir hatten ja nicht so einen Omnibus, wir hatten einfach einen kleinen Tisch, wo ein bisschen Kaffee und ein bisschen Kuchen drauf stand. Wir hatten auch die Erfahrung gemacht in diesem Jahr, dass AfD-Stände überall waren, aber sonst keine Stände und die Leute wie magnetisch dort angezogen worden sind, wenn es auch nur Wasser oder irgendwas gab. Also es gab eigentlich gar keine Infrastruktur mehr, wo die Leute irgendwie Halt machten und sich unterhielten, außer diesen AfD-Ständen. Das war schwierig am Anfang, deshalb konnten wir nicht warten. Wären nie zu uns gekommen. Der Kaffee hätte es nicht gebracht, auch nicht der Kuchen, das war ja gut, sondern wir haben sie tatsächlich angesprochen und es hatte dann immer eine Weile gedauert, bis wir rausbekommen haben, was eigentlich geht und was wiederum so Gegenstereotypisierungen waren. Ach, da kommen die aus dem Westen und wollen jetzt da uns ausquetschen, befragen und wir liefern und so etwas. Also diese Hürde musste man überkommen und ich war dann immer froh, ich würde es vielleicht auch gar nicht meckern nennen, sondern einfach über ihre Sorgen zu berichten und das, was sie umtreibt und erkennen zu können, dass wir mehr von solchen, also wir waren ja auf den Marktplätzen, genauso wie sie auch. Wir waren ja nicht in bestimmten Stadtteilen. Sie sagten ja vorhin in Ihrer Einführung zu mir, dass ich sehr viel über diese ganze Segregation von Städten und Schulen arbeite. Da würden Sie so etwas gar nicht mehr finden, ja, weil da haben Sie mehr oder weniger homogene Ansichten, die gar nicht zu diesem Austausch führen würden, wie an diesen Marktplätzen, wo Leute zum Einkaufen irgendwie doch noch dann gehen müssen. Ich kann mich auch an Sie wenden in dem Fall. Sie haben auch mal gesagt, Sie seien ganz bewusst auch im Konfirmandenunterricht ja mit Welten dann oder haben Menschen getroffen, die aus bewusst Welten kamen. Bewusst war das nicht. Ich bin halt in den Konfirmationsunterricht gegangen. Genau. Und, Sie mussten, aber Sie lernten dort ganz andere Welten kennen. Menschen oder Vertreter von ganz anderen Welten, die Sie vorher gar nicht gekannt haben. Ja. Und dann auch das stimmte schon zu meiner Jugend. Ich komme ja aus einem sehr behüteten irgendwo ja. Elternhaus und wir wohnten ein kleines bisschen ab. Ich bin in Schulen gegangen, die nicht sehr durchmischt, schon damals nicht waren, aber das liegt auch ein bisschen an meiner Generation, wo ja noch viel, viel weniger Leute dann im Gymnasium waren. Für mich war der Konfirmationsunterricht sehr, sehr augenöffnend, weil ich es auf einmal mit Personen zu tun hatte, die ganz anders auch sprachen und ganz andere Ideen hatten, auch eine ganz andere Tagesgestaltung und noch viel weniger Freiheitsgrade in der Tagesgestaltung als ich. Bei meinem Bruder im Übrigen war es ähnlich, der von seinem Zivildienst am ersten Tag zurückkam und sagte, Schwester, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wen ich alles getroffen habe. Auch das waren ja so Orte, wo einfach alle dann hin mussten oder durften, würde ich mittlerweile sagen, die es zunehmend weniger gibt. Wenn Sie mit Ihren unterschiedlichen Erfahrungen, aber alle ja vom Cantus Firmus her jetzt auf Demokratiesuche im Land unterwegs sind und oder vor allen Dingen auch ne, stabilisierend, Teilhabe weckend oder Neugier weckend unterwegs sind. Und Frau Almendinger hat es erwähnt, wenn wir an die drei Buchstaben AfD denken. Wo steckt denn dieses Land gerade im Moment? Wir haben jetzt Ende 2025, wir haben im nächsten Jahr 5 Landtagswahlen und davon 2 in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, die schwierig werden, um das mal aus der Sicht der bürgerlichen Parteien zu sagen. Wo steckt denn dieses Land? Sie alle haben ja, Herr Küppers, Sie noch nicht, aber schon diese Dimension der AfD auch auf dem Schirm. Und Sie haben Demokratieerfahrung gemacht. Zu welchem Schluss kommen Sie zu diesem Zeitpunkt? Ja, ich denke, dass wir uns zu wenig bisher mit dem Stimmrecht, was als Qualität eben zu einer Demokratie auch dazugehört, dass wir zu wenig wissen. Zum Beispiel, dass es schon ganz viel direkte Demokratie praktisch gibt in Deutschland, nämlich in Form von über 9000 Bürgerbegehren in den Städten und Gemeinden. Das taucht nirgendwo auf, das Bewusstsein haben die Menschen auch nicht. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass schon Millionen Menschen die konkrete Erfahrung gemacht haben, wie sich das anfühlt, wenn man mit seinen Mitmenschen über konkrete Sachfragen spricht und nicht über Ideologie. Na, also wir lassen uns auch ganz bewusst nicht in ein Rechts-Links-Schema einordnen. Und Omnibus, für alle, mit allen, durch alle, das nehmen wir sehr wörtlich. Das heißt ja nicht, dass ich meine Haltung zu verschiedenen Fragen ändern muss, sondern dass ich den Menschen, mit denen ich spreche, auch die Chance einräumen muss, erstmal vielleicht ihren Ballast loszuwerden, denn es kann durchaus vorkommen, dass die am Tag vorher was in den Nachrichten gehört haben, wo sie dann Spucke erstmal vor dem Mund haben. Aber das beeinträchtigt mich ja in meiner Haltung nicht. Und wenn ich das aushalte, beziehungsweise wenn ich das Vertrauen habe, grundsätzlich, dass wir viele gemeinsame Interessen haben und dass wir Ansatzpunkte haben, alle, wo wir konkret und konstruktiv was machen können, dann stellt sich die Stimmung für mich ganz anders dar, grundsätzlich. Also das hält mich regelrecht bei Laune. Aber das ist ja eine Beschreibung einer Wirklichkeit, die hören wir nicht so oft, oder? Nein. Woran liegt das, Herr Wolf, die Medien, wir? Also ich habe den Eindruck, dass wir haben jetzt verschiedene Worte dafür gefunden, dass es schon Emotionen gibt bei Leuten, die natürlich Frustration sein können oder irgendwie eine Art von Bedarf an gehört werden. Und ich glaube, das sieht man sowohl manchmal in Abstimmungen dann, die vielleicht gemacht werden können, oder wenn Frau Almendinger sich an einen Tisch stellt sozusagen, dass natürlich da irgendwie auch eine Art von Emotionen eine Rolle spielt. Und ich würde sagen, die AfD schafft es natürlich sehr, sehr schlau, um es jetzt mal neutral zu formulieren, diese Emotionen zu spielen, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und es ist vielleicht auch naiv zu glauben, dass man diese Emotionen also gar nicht damit umgeht oder so. Also gerade in den Ostbundesländern, wenn ich mit meiner Familie spreche oder so, da sind natürlich auch Leute teilweise frustriert oder vielleicht haben sie auch Ideen und haben ein bisschen Drive oder so, dann muss man damit auch umgehen. Wenn man das, glaube ich, total ignoriert, wird man wahrscheinlich scheitern. Oder ist Politik zu wenig mutig? und traut auch Bürgerinnen und Bürgern zu wenig zu. Bundespolitik, Landespolitik, kommunale Politik. Könnte das den Erfolg der AfD numerisch erklären, Frau Almendinger? Also zunächst mal würde ich gerne an Herrn Küppers anknüpfen. Ich würde jetzt sagen, aus den vielen Unterhaltungen, die ich geführt habe, hätte ich höchstens bei einem Zehntel sagen können, das sind AfD-Wähler. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit mindestens 60% AfD-Wählerinnen und Wählern gesprochen habe, war ja sehr hoch. Aber wenn man das themenspezifisch zerlegt und je konkreter über ein spezifisches Problem redet, desto mehr kommt ja die Sachebene nach oben und umso eher arbeitet man gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten, die natürlich jetzt nie so detailliert waren in diesen Gesprächen, die ich führte, sondern es waren dann Möglichkeitsräume, was man machen konnte. Wenn jetzt die Politik natürlich diese unterschiedlichen Felder, und so ist ja unser Wahlrecht, zusammenspannt, dann kommt sehr viel mehr an AfD-Wählern raus, als wenn man themenspezifisch abfragen würde. Und jetzt ist ja schon, finde ich, ein Problem, wo ich allerdings auch keine Lösung habe, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die AfD und auch im Rundfunk die AfD zu Wort kommt, aber in unseren Medien ansonsten relativ wenig. Also sie werden in der FAZ, in der Süddeutschen, in der Zeit finden Sie ja keine Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der AfD. Das heißt, wir haben so einen ganz merkwürdigen Clash zwischen auf der einen Seite dem großen Format, aber auf der anderen Seite nicht diesen spezifischen, ich würde auch da sagen, themenspezifischen Gesprächen, was ich schwierig finde. Aber wenn ich dann mit Journalisten rede, kommt oft, dann muss autorisiert werden und dann haben wir den O-Ton nicht mehr. Also ich verstehe auch, wo das Problem liegt, aber das ist so eine Ungleichzeitigkeit des Aussetzens und der tatsächlichen Diskussion über spezifische Anliegen, die dann auch noch regional extrem gebrochen sind. Und wir sollten nicht den Fehler machen, diese ganze Partei unter diesen Nazi-Verdacht, da sind harte Nazis drinnen. Wir müssen viel mehr mit den Personen reden und wir müssen viel mehr auch mit ihren Positionen, glaube ich, mehr Personen erreichen. Also das klingt absurd, so als ob ich jetzt Werbung machen würde, aber ich denke schon, dass das viele so ein Unwohl haben in das, wie dieses Land im Moment regiert wird, auch weil wir uns nicht genug Mühe der Vermittlung machen und nicht genügend Mühe geben, uns mit den Leuten zu unterhalten. Wir machen das jetzt ein bisschen viel stärker als noch vor 2 Jahren auf den sozialen Medien, aber da bekommen wir ja immer nur ganz spezifische Segmente. Aber Sie unterscheiden ja zwischen den Wählern der 3 Buchstaben und zwischen den Mandatsträgern und Vertretern beispielsweise auch. Und diese Unterscheidung, glaube ich, ist ganz wichtig. Sie ist extrem wichtig. Aber es ist auch eine Unterscheidung der Wählerinnen und Wähler wichtig. Ja. Aber wir scheren im Moment alles überall. Selbst bei den Mandatsträgern, würde ich sagen, sind Unterscheidungen wichtig. Wir scheren im Moment wirklich diese gesamte Partei über einen Kamm. Und das Problem ist, dass es dann natürlich noch mal zu einer Festigkeit der Grenzen führt, also genau zu dem Gegenteil dessen, was man eigentlich möchte. Herr Küppers, ich wollte Sie mal mit der Bundestagspräsidentin konfrontieren. Mhm. Julia Glöckner, die gerade die Stabsstelle für Bürgerräte im Bundestag geschlossen hat. Was sagen Sie dazu? Naja, also die Bürgerräte, die sind wie so eine Art Modekrankheit entstanden, als in Irland etwas ganz Erstaunliches passiert ist. Also im sehr katholischen Irland hat ein Bürgerrat stattgefunden, der auch sehr transparent ins ganze Land kommuniziert wurde, wo Leute wie Schöffen irgendwie ausgelost wurden, die einen durchschnittlichen Teil der Bevölkerung repräsentierten und wo die beiden Fragen in den Mittelpunkt gestellt wurden, der homosexuellen Ehe und der Abtreibung. Und da sind bei diesem Bürgerrat sind ganz erstaunliche Sachen passiert, erstaunliche Dinge entstanden, erstaunliche Personenkombinationen, die man sonst nie zusammen antreffen würde. Aber das Besondere war, dass die Ergebnisse zu einem Referendum geführt haben, und das war von vornherein abgesprochen, zu einem Referendum geführt haben, in dem dann die Menschen in Irland per Volksabstimmung diese Sachen gemacht haben. Ich kenne die Initianten und ich kenne auch einige Teilnehmer persönlich von internationalen Kongressen. Und wir sind auch nach Irland gefahren, um das Wissen noch mal zu vertiefen. Aber eine ganz tragische Entwicklung ist in Deutschland. Es liegt ja auf der Hand, dass die Parteien jetzt keine direkte Demokratie einführen. Also das ist noch nie irgendwo vorgekommen, sondern da mussten die Bürger sich immer selbst drum kümmern. Und jetzt steht schon immer dieses Wahlen und Abstimmungen in unserem Grundgesetz und niemand kümmert sich darum, dass das auch mal ein Durchführungsgesetz bekommt und dass wir mal konkret damit anfangen können. Wir haben auf allen Wegen daran gearbeitet, gemeinsam mit Mehr Demokratie e.V. Und dann haben auch die Parteien reagieren müssen, weil sie auf Umfragen, die sie selber in Auftrag gegeben haben, regelmäßig erfahren haben, dass 75% ihrer Wähler, und zwar der Wähler aller Parteien, die Möglichkeit von Volksabstimmungen fordern. Und dann haben wir immer wieder Hunderttausende von Unterschriften im Bundestag übergeben. Alle Parteien außer der CDU haben eigene Vorschläge zu diesem Thema in ihre Parteiprogramme aufgenommen. Manche davon, interessanterweise immer die von Oppositionsparteien, haben sogar unseren Gesetzesvorschlag, den wir mit Schweizer Freunden und Verfassungsjuristen entwickelt haben, 1:1 übernommen. Und es gab auch schon mal eine einfache Mehrheit der Bundestagsabgeordneten für einen solchen Vorschlag. Aber es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und ich glaube, es wurde immer vorher sichergestellt, dass diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt. Dann taucht diese Partei auf, über die wir uns alle so aufregen. Muss man ja auch mal fragen, wo kommt diese Partei her? Na? Und die schreiben jetzt mit ihrer geschickten Werbeagentur ganz groß Volksabstimmung auf ihre Plakate. Und das haben die anderen Parteien alle zum Anlass genommen, dass das jetzt plötzlich für die überhaupt kein Thema mehr ist. Also die sagen, die Nazis wollen Volksabstimmung. Und das ist wirklich eine tragische Entwicklung, weil ich habe ja eben schon davon erzählt, wie lebendig das schon auf der kommunalen Ebene ist. Also 9000 Bürgerbegehren heißt ja im Umkehrschluss, Millionen Menschen haben schon die praktische Erfahrung gemacht. Dabei war es ja so, diejenigen, die zum Beispiel an dem ersten Bürgerrat zufällig ausgelost, 160 Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet teilgenommen haben, hatten danach einen ganz anderen Eindruck von der Verfertigung, zum Beispiel von dem Handwerk Politik. Und man könnte doch genau andersherum sagen und Frau Glöckner vielleicht mal ganz direkt ansprechen, es wäre doch gut, wenn ein Parlament wie der Bundestag, ne, an der Stelle auch offen ist für Widerspruch. Der muss ja nicht angenommen werden. Das ist ganz entscheidend. Wir haben eine Arbeitsteilung und das Parlament hat seinen Job zu tun. Aber Ideen zu haben, eine Motivation von außen zu haben, vielleicht auch noch mal lebensnähere Vorschläge zu hören. Warum ist das so dermaßen schiefgegangen und warum wurde das quasi jetzt ausgebremst? Ja, also es geht hauptsächlich um die Verbindlichkeit. Also die Bürgerräte, über die wir hier in Deutschland gesprochen haben, die hatten nicht diesen Schritt, also die hatten nicht ein Referendum, also die Menschen konnten nachher nicht abstimmen, aber es sind so viele konstruktive Ideen zustande gekommen tatsächlich. Und es fehlt die Rechtsverbindlichkeit. Aber es könnte ja beim Bürgerrat auf Bundesebene bleiben. Wir hatten einen ersten, ne? Dann sollte es weitergehen. Und jetzt wurde auf Geheiß der zweiten, protokollarischen zweiten Frau im Staate, das quasi wieder geschlossen, diese Möglichkeit. Ich finde das eine vollkommen falsche Entscheidung, ganz ehrlich. Und diese Entscheidung ist ja eingereiht in Entscheidungen, die Gelder für ganz, ganz viele Demokratieprojekte zu kürzen oder ganz zu streichen, meist ganz zu streichen. Das ist eine Entwicklung, die dem vollkommen widerstrebt und widerläuft, was wir eigentlich wollen und wo wir sehen. Und das fügt sich schön an in das, was ich vorhin sagte. Wenn wir auf bestimmte Themengebiete runterbrechen und darüber abstimmen lassen, sind die Leute viel näher beisammen, als wir es denken. Gesine Schwan kann Ewigkeiten davon erzählen. Die macht ja diese Trialoge mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit der Zivilgesellschaft, wie weit entfernte Gruppen dann nach so wenigen Stunden tatsächlich in den einzelnen Kommunen, wo sie viel arbeitet, Lösungen gemeinsam finden. Das ist der Weg. Aber nicht der Weg, die Schranken zuzumachen, indem man jede Möglichkeit miteinander sich noch auszutauschen, auf einer niedrigschwelligen Ebene quasi unterwandert und verunmöglicht. Ja, also ich kenne auf jeden Fall Bürgerhaushalte auch aus Berliner Bezirken, die auch so eine ähnliche Wirkung hatten, wo, glaube ich, auch über einzelne Projekte abgestimmt werden konnte. Schon ganz lange Zeit, ne? Oberschöneweide, ne? Eine ganz irren Geschichte auch. Ich glaube, lustigerweise auch unser sehr interessanter Harry Potter Spielplatz hier vor dem Funkhaus, der ist auch Produkt eines Schülerparlamentsentscheids, glaube ich. Also man sieht schon, sowas kann natürlich eine enorm motivierende Wirkung haben. Ich frage mich halt manchmal, kriegt man durch so einen Prozess wirklich alle mit eingebunden? Oder sind es dann, böse gesagt, die Leute, die ohnehin schon sehr motiviert sind? Ich meine, wenn man natürlich zufällig auswählt und den Leuten einen Brief nach Hause schickt, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, und ich glaube, man müsste dann auch vielleicht in Städten, wo man bestimmte Segregationsphänomene hat, auch versuchen, Orte zu schaffen, wo man Leute so ein bisschen auf einer niedrigeren Schwelle abholt. Und vielleicht ist so eine Bürgerdebatte, die ist vielleicht für manche fast schon zu weit weg. Aber es strahlt ja aus. Ich meine, wenn ich das auf Bundesebene schließe, dann heißt das ja auch was für die kommunale Ebene oder die Länderebene. Das ist das, was mich so daran irritiert. Ja, also wir sind ja ein föderalistisches Land. Na, und es ist eine gewisse Logik dahinter, dass die direkte Demokratie sich von unten entwickelt, auf der Gemeindeebene, wo man den Menschen auch in die Augen schauen kann und wo das analog abgeht. Und es geht um die gründliche Klärung einzelner Sachfragen. Das geht ja nicht, also Brexit war jetzt keine Volksabstimmung, das war ein Referendum. Das ist was völlig anderes als das, was wir uns vorstellen. In unsere Verfahren sind auch bestimmte Sicherungen eingebaut, dass man nicht zu irgendwelchen populistischen Furzideen jetzt eine Volksabstimmung starten könnte, sondern es muss eine Sachfrage da sein und es muss sogar ein Gesetzesvorschlag formuliert sein, mit dem man dann loszieht. Und angeblich gilt bei uns auch laut Gemeindeordnung das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, da, wo die Probleme sind, sollen auch die Lösungen gefunden werden und da sollen auch die Gelder bereitgestellt werden. Schauen Sie mal nach Skandinavien. Da können Sie an einer Schule in einer Stadt eine völlig unabhängige Politik machen. Also da können Sie die Probleme direkt angehen, die an dieser speziellen Schule sind. Und da herrscht eine viel größere Transparenz. Und ja, es baut sich von unten her auf, aber solange der Föderalismus falsch rum ist und die Bundesebene alles dominiert, wir haben also bestimmte Volksabstimmungen gemacht in Bundesländern, wo wir uns einig waren mit den Landräten, mit den Bürgermeistern aller Parteien. Also in Schleswig-Holstein wird seit vielen Jahren, in Niedersachsen wird seit vielen Jahren Fracking gemacht, in einem großen Umfang. Da ist fast gar nichts drüber bekannt. Gegen Fracking kann man auch keine Volksabstimmung machen, weil das Bundesebene ist. Und die Bürgermeister haben das, aber die Landräte, die haben die Folgen alle vor Augen. Und ihre Wähler, die bedrängen die und so, ne? Und dann kriegen die von oben, von der Bundespartei, einen auf den Deckel. Und aber Sie haben ja nicht nur zum Beispiel in Niedersachsen Erfahrungen gesammelt, sondern Sie haben beispielsweise auch vor der Politik in Bayern dafür gesorgt, dass kommunale Rechte noch mal mehr verankert worden sind. In Bayern war das der Fall. Sie haben ein Bienenbegehren gehabt in Bayern, von dem wir alle, glaube ich, noch wissen. Und die ganzen riesigen Schlangen vor den Rathäusern in Erinnerung haben. Und dann gab es gar kein Votum der CSU dagegen, sondern man hat das klammheimlich eins zu eins praktisch übernommen. Ja, ich kann Ihnen auch mal ein interessantes Zitat sagen. Von Herrn Söder zum Beispiel? Von Herrn Beckstein. Herrn Beckstein, der lange konservativer Innenminister von Bayern war und kurz sogar Ministerpräsident. 1995 haben die Bayern sich selbst durch eine landesweite Volksabstimmung, die die CSU nicht für möglich hielt, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass sie dachten, wir sind da auf der sicheren Seite, das wird niemals gelingen. 1995 haben die bayerischen Bürger sich selbst den kommunalen Bürgerentscheid als Werkzeug eingeführt per Volksabstimmung, haben die unmöglich hohen Hürden geschafft. Es müssten also 900.000 Menschen innerhalb von 2 Wochen mit ihren Ausweisen ins Rathaus gehen, um sich da einzutragen. Das haben 1,2 Millionen Menschen gemacht und die CSU konnte nichts dagegen machen. Plötzlich hatten die Bayern zu den anwendungsfreundlichsten Bedingungen in ganz Deutschland die direkte Demokratie eingeführt. 10 Jahre später gab es eine Festveranstaltung, 10 Jahre kommunaler Bürgerentscheid. Und da waren sowohl die Aktivisten, die das damals erkämpft haben, aber da war auch Günter Beckstein als Sprecher der Hans-Seidel-Stiftung der CSU da und hat in seiner Rede wörtlich gesagt, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Er habe sich getäuscht, als er das so bekämpft hätte. Und durch die vielen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide habe sich die Kommunikation zwischen den Bürgern und den Rathäusern in gegenseitigem Respekt verbessert. Und das kann ich merken, wenn ich in Bayern unterwegs bin. Und wenn ich anderswo in Deutschland unterwegs bin und davon erzähle, dann sagen die alle, ausgerechnet die Bayern. Und ich sage, die Bayern sind deutsche Meister in direkter Demokratie. Die Berliner haben sich nicht so großartig beteiligt, ne, bei dem Wohnentscheid. Die Zurückhaltung in anderen Ländern, in anderen Bundesländern war relativ groß. Und Hut ab vor Günter Beckstein, also das war ja geradezu weise, ne, was er da im Nachgang und dann auch noch öffentlich gesagt hat. Ja, ja, und das ist konkret. Also ich lerne ja auch Bürgermeister von Städten kennen. Und das sind eigentlich meine einzigen Helden, wenn jemand in einer Stadt lebt und sagt, ich kann hier nicht einfach leben und nichts machen, sondern ich nehme ganz bewusst die Verantwortung und womöglich noch parteilos, der sagt, also in euren Klüngel mische ich mich nicht ein, ich sehe das als meine Aufgabe hier. Das sind Menschen, vor denen ich höchsten Respekt habe und zu denen ich auch immer wieder Kontakt habe. Die unterschreiben auch bei mir für die bundesweite Volksabstimmung. In den ersten Jahren bin ich auch rumgefahren und habe sehr noch argumentiert und diskutiert und Wortgefechte mehr geliefert mit meinen Gesprächspartnern. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich bin wirklich neugierig auf die Menschen und sehe da ein Riesenpotenzial, was brach liegt. Denn ich kann auch als Ermutigungs- und Vernetzungsorgan zwischen verschiedensten sehr interessanten Bürgerinitiativen, wo die Menschen ohne direkte Demokratie schon die Initiative ergreifen und ihre Sachen selbst in die Hand nehmen. Das sind ja Pastelltöne, die wir hier heute Abend einsammeln, oder? Also zunächst mal würde ich tatsächlich, weil Sie nach der Beteiligung in Berlin bei Mieten und so weiter und so fort fragten. Die Beteiligung als solche ist ja schon mal ein erster hochgradig interessanter Indikator für das Vertrauen, welches die Menschen überhaupt noch in sich haben. Ja, weil ich nehme dann natürlich an solchen Volksentscheiden in gar keiner Weise teil, wenn ich den Eindruck habe, dass was auch immer dann die Mehrheit ist, das nicht umgesetzt wird. Ja, und wenn die Gesellschaft schon so gespalten ist, dass egal, was ich tue, es wirkungslos bleibt, dann bin ich nicht mehr dabei. So, jetzt haben wir von dem Bildungsstand her ganz viele Personen, die sagen, ich, egal was ich tue, es hat keine Auswirkung. Ich kann wählen gehen, ich kann nicht wählen gehen. Es hat, das ist schwierig. Und ich glaube, wenn wir zu solchen Formen nicht schnell greifen, dass dann die deutsche Gesellschaft, ich habe ja lange in Amerika gelebt, sich so auseinanderlebt und so große Gräben sind, dass selbst dann Volksentscheide keine Wirkungen mehr haben können, weil man nicht das Vertrauen hat in die Umsetzung des Ergebnisses. Ja, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz kommt ein Ergebnis. Das fühlt man als, ich bin ja auch öfters, da fühlt man sich dran gebunden. Ja, das ist legitimiert durch eine Volksentscheidung. Und man glaubt diesen Mehrheiten und akzeptiert und respektiert diese. Das würden Sie so in den USA gar nicht sehen. Ja, und ich frage mich, wie lange man noch mit solchen Erfahrungen, wie wir sie jetzt alle drei gemacht haben, hier sitzen kann. Und wann sozusagen dann reinkommt, nein, das sind die anderen und es überhaupt gar keine Brücken zwischen diesen Wirs mehr gibt. Eine wichtige Frage ist ja auch, wo lernt man das eigentlich? Also In der Schule? Ja, in der Schule eben gerade nicht. Ne? Sondern? Also, meine Mitfahrerinnen und Mitfahrer, die sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Also die könnten alle meine Enkelinnen und Enkel, inzwischen schon fast meine Urenkel sein könnten, die auch in ihrer Schulzeit noch nie etwas über direkte Demokratie gehört haben. Und da müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten genau nehmen. Sie haben eben von Volksentscheid gesprochen. Volksentscheid ist die letzte Stufe eines dreistufigen Verfahrens, bei dem die Vorstufen viel wichtiger sind als das, was am Ende Nehmen rauskommt. Nehmen Sie es als Pass pro Toto. Also, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt alles, also es ist vollkommen also richtig. Also Volksabstimmung ist der Oberbegriff und in dem Zentrum dieses Begriffes steht die Stimme. Und also kann man das auch mal ganz musikalisch sehen, ist unser Prozess der Stimmbildung. Und wo lernt man das? Wir haben jetzt im Moment ein Schülerprojekt laufen, das heißt Wohin, wo wir auch an Schulen fahren und versuchen, sinnlich nachvollziehbar zu machen, wie man in verschiedenen Sachfragen zu Übereinkünften kommen kann, obwohl man extrem verschiedener Meinung ist. Vor allem Dinge einverstanden? Nee. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben Stiftungen über Stiftungen und jede Stiftung macht ein Schulprojekt. Und wir wissen, dass diese Demokratiebildung in den Schulen, aber auch schon in den Kitas unglaublich viel nutzt. Und trotzdem sind diese dann wunderbar ausgezeichneten Schulen vom Deutschen Schulpreis or whatsoever oder dem Kita-Preis nicht das, was dann in die Fläche übertragen wird, sondern ganz im Gegenteil, in der Fläche geht die Demokratiebildung in der Schule zurück. Wir machen einen kleinen Punkt und ich habe noch eine Frage an Sie alle. Und bitte, Herr Wolf, Sie beginnen. Wenn wir diese jetzt Pastelltöne, würde ich mal sagen, demokratischen Pastelltöne gerade ein bisschen eingesammelt haben. Wo sind wir, wenn wir in einem Jahr hier wieder beieinander sitzen? Pastelliger oder so ein bisschen schwermütiger unterwegs? Also ich würde ja sagen, es ist vielleicht ganz gut, sich nicht zu viel Hoffnung auf so eine schnelle Veränderung zu machen auch. Also, auch wenn ich damit vielleicht ein bisschen die Euphorie bremse, aber ich glaube, dass viele der Entwicklungen, die wir sehen, sind ja auch in 5 bis 10 bis 15 Jahren entstanden. Und das heißt, es wird jetzt wirklich sehr viel mühsame Kleinstarbeit brauchen, um da eine Veränderung mehr hervorzurufen. Also ich würde sagen, in einem Jahr sind wir vielleicht am gleichen Punkt. Sind wir vorangekommen oder sind wir rückwärts gewandert? Also wenn es jetzt auf die Wahlen des nächsten Jahres, und das wäre ja der Hintergrund, vor dem wir dann im Dezember 2026 sitzen würden, ist unsere Welt eine andere, ist Deutschland ein anderes und das Pastellige ist weg und wird greller. Auch in Amerika? Da bin ich mir sicher, fast. Auch in Amerika? Wir haben entsprechende Prozesse in Frankreich, wir haben entsprechende Prozesse, also man kann ja noch sagen, Frau Meloni ist gemäßigt im Vergleich zu dem, was man erwartet hat, wie sie die Politik machen werden wird und Deutschland wird anders sein als heute. Herr Küppers, wo steht der Omnibus in einem Jahr? Naja, also stellen Sie sich vor, ich fahre seit 25 Jahren mit diesem Omnibus. Da kann man ja sagen, ist der Mann vollkommen verrückt oder so. Ne? Aber es gibt ein Camus-Zitat, das heißt, man solle sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Also Demokratie ist kein Zustand, den man irgendwann erreichen kann, sondern es ist immer als Prozess zu sehen. Und wir haben gemeinsam die Verantwortung. Also ich fühle mich wirklich für alles verantwortlich. Wieso habe ich kein Werkzeug, tatsächlich zu entscheiden? Denn wenn man es genau betrachtet, kann ich alle 4 Jahre eine Blankovollmacht in eine Urne stecken. Und das konnte ich noch nie verstehen. Also mich fragen Leute, ja, wie lange willst du das denn noch machen? Willst du das denn nicht selbst erleben, dass es die direkte Demokratie gibt? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache das auch noch 50 Jahre, wenn ich könnte oder so. Es geht darum, geduldig 1000 kleine Schritte zu gehen und sich nicht beirren zu lassen. In einer Zeit, in der alte Gewissheiten verloren gehen, kommen Geländer abhanden. In der Politik und in der Gesellschaft brauchen wir nicht gerade jetzt kleine Schritte, mehr Beteiligung, mehr Bürgergesellschaft und auch mehr Mut zum gemeinsamen Handeln. Ich danke unserer Runde. Ich danke für Ihr Miteinander sprechen, aufeinander hören, Ihre Einsichten und Aussichten aufgrund Ihrer ganz unterschiedlichen Lebenswege, aber hier auf einem für mich sehr ertragreichen Podium. Herzlichen Dank Ihnen allen und gute Zeit. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Ja, danke. Dankeschön. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Rainer Maria Rilke. Ein großer Künstler mit der deutschen Sprache, dessen Werk sehr viel grundsätzlicher seiner und vielleicht auch unserer Zeit einen Spiegel vorhält, als das romantische Bild, das viele von ihm haben, vermuten lässt. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.